Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Monika. Annettchen? Du lebst also noch, bin ich froh. Ja, Annettchen, wo kommst du denn her? Durchs Fenster, von meinem Zimmer. Bin ich froh, dass wir im Erdgeschoss wohnen. Wieso durchs Fenster? Kommst du nicht aus Jamaika? Da war ich auch, ja. Aber zuletzt war ich draußen vor der Wohnungstür, die von innen verschlossen und verriegelt war. Ich hab Angst, wenn du nicht da bist. Oh. Ich muss dir etwas Entsetzliches sagen. Was denn? Jetzt ist es wieder weg. Mein Gott, bin ich müde. Wie spät ist es denn? 3 Uhr nachts. Lass mich weiter schlafen. Morgen dann, ja? Du gehörst auch zum Bett. Ja, dann mach mal Platz. In meinem Bett würde ich heute Nacht nämlich erfrieren, weil ich die große Scheibe zerschlagen musste und draußen 21 Grad unter Null ist. Die kälteste Nacht seit 8 Jahren, hat mir der Taxichauffeur gesagt. Ach, du, jetzt fällt mir's wieder ein. Du hast ein Taxi genommen und bist spurlos verschwunden. Stefan hatte den Verdacht... Ach Gott, ich wollte dir ja was Entsetzliches sagen, wenn ich nur wüsste... Warte mal, Telefon. Warum hast du mich denn nicht angerufen? Hab ich ja. Ich habe es ungefähr 100 Mal klingeln lassen. Vom Flughafen aus. Und dann von der Telefonzelle hinten an der Ecke 200 Mal. Annette Molzens. Typische Übertreibung. Und dazwischen 300 Mal an unserer Tür klingelt. Hast du schon wieder 2 Schlaftabletten genommen? Nein, du bist ja halb betäubt. Du bist jetzt bei 3 Schlaftabletten gelandet. Nein, 2, ich schwöre. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ach, das Entsetzliche, das du mir erzählen wolltest. Nein, lass mich doch denken mit den Schlaftabletten. 2 Tabletten. Aber ich wusste nicht, ob ich sie schon genommen hatte oder nicht. Und ja, und da habe ich sie sicherheitshalber genommen. Hm. 2. Oh, 2 und 2, also zusammen 4. Ach, lass mich doch endlich in Ruhe nachdenken. Ich soll dir irgendwas sagen. Irgendetwas Entsetzliches. Etwas Entsetzliches. Na, so groß ist die Auswahl da nicht in unserer Welt. Hat Big Boss mich gefeuert? Ist unsere Auflage unter 1 Million gesunken? Was liegt denn hier für ein Zettel auf dem Nachttisch? Annette, Mutter anrufen. Ja, du sollst deine Mutter anrufen. Aha. Etwas Entsetzliches. Ach, das war's. Was? Du sollst deine Mutter anrufen. Deine Mutter ist... Nein, frag mich nicht. Ist schon wieder weg. Wenn das eine Telefonnummer sein soll, das ist aber nicht die Telefonnummer meiner Eltern. Ja, aber die Nummer sollte ich dir sagen. Sag mal, kann es sein, dass deine Mutter deinen Vater irgendwie sitzen gelassen hat? Oder was Ähnliches? Allerdings. Ich rede ihr schon seit Jahren zu, den Alten sitzen zu lassen und sich eine eigene Wohnung zu nehmen. Entsetzlich. Meine Eltern... Ja, aber in diesem Fall ist das alles andere als entsetzlich. Das ist sogar großartig. Da rufe ich Sie gleich mal an. Das ist etwas, wozu man sich mitten in der Nacht gratulieren soll. Sie hat den Alten sitzen lassen und ich Stefan Zetter. Oh, Entschuldigung, da muss ich mich verwählt haben, Entschuldigung. Ich habe mich verwählt. Das Untersuchungsgefängnis. Klick auf, jetzt fällt es mir wieder ein. Du hast dich nicht verwählt. Deine Mutter ist im Untersuchungsgefängnis. Sie hat deinen Vater umgebracht. Passen Sie auf, kommen Sie mir nicht zu nahe. Keine Sorge, das Leben von Staatsanwälten pflege ich zu respektieren. Ha, ha, ha, sagte der Richter zum Angeklagten. Ja. Verzeihen Sie, aber Sie stecken mich mit Ihrem Humor an, Fräulein Mäusen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht an meiner Grippe anstecken. Entschuldigung. 38,2. Aber ich tue meine Pflicht. So wie Sie Ihre Pflicht als Tochter der beschuldigten Maria Mäusen tun. Haben Sie schon mit ihr gesprochen? Nein. Ich wollte mich zuerst bei Ihnen über den Sachverhalt informieren. Ich hörte schon, dass Sie sich geweigert haben, mit einem Verteidiger zu sprechen. Dazu müssen Sie wissen, dass Sie mit Verteidigern zweimal sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ach, waren Sie diese uralten Prozesschen wegen Körperverletzung und wegen Beleidigung? Mein Gott, den Paragraphen 196 gibt's ja nicht mal mehr. Ja, es gibt auch den Beamten nicht mehr, den Sie damals beleidigt hatte. Er hatte eine Anzeige geschrieben, weil vor unserem Häuschen um 9 Uhr der Schnee doch nicht vom Gehsteig geschippt war. Ich war damals noch nicht geboren. Mein Vater war verreist, meine Mutter hatte Grippe. Sie hat dem Polizisten vor Zeugen schließlich geantwortet, er solle mal lieber Anzeige gegen sich selbst stellen, wegen fortgesetzter Trunksucht, Körperverletzung und Kindesmisshandlung. Meine Mutter kannte nämlich seine Frau. Im Prozess hat die dann die Aussage genauso verweigert wie die Kinder. Aus Angst. 3 Jahre später hatte der Polizist sich dann zu Tode gesoffen. Obgleich das Gericht keinen Beweis für seine Trunksucht gefunden hatte. Und was die Körperverletzung anbetrifft, meine Mutter hatte meiner Tante Elfriede den feuchten Scheuerlappen ins Gesicht geschlagen. Die ließ sich darauf in Ohnmacht fallen, wobei sie übersah, dass hinter ihr eine Treppe war. Und so brach sie sich einige Knochen. Ja, ich habe die alten Prozessakten studiert. Nur um mir ein Bild von ihrer Mutter zu machen. Wieso hat sie ja nicht damals schlechte Erfahrungen mit ihren Verteidigern gemacht? Beide haben ihre Sache doch sehr gut gemacht. Ja, ihre Sache. Beide haben es mit niemandem verdorben, außer mit meiner Mutter. Ja, ihre Mutter will immer ein Verteidiger, der ihre Tat gut heißt, damals wie heute. Ein Rechtsanwalt, der zu einem Gattenmord steht, der fehlte uns gerade noch in der Stadt. Meine Mutter hat also gestanden? Aber woher denn? Sie leugnet natürlich. Ihre Mutter behauptet, dass ihr Vater schwer krank war. In Wirklichkeit hätte er, wie die Obduktion ergeben hat, nichts weiter als eine leichte Grippe. Und daran stirbt man doch nicht. Das will ich jedenfalls nicht offen. Vielleicht sollten Sie vorsichtshalber Ihre Grippe doch im Bett auskurieren. Wie starb mein Vater? Im Bett, während er seine Grippe auskurierte. Am Abend vor seinem Tod war noch putzmunter, wie uns seine Schwester bestätigt, die ihn da besuchte. Tante Elfriede, mit ihrer in 15 Jahren noch immer nicht ganz ausgeheilten Körperverletzung. Ihr Vater sagte seiner Schwester Elfriede, dass es ihm schon besser gehe. Aber am nächsten Morgen lag er tot im Bett. Sie verstehen, dass ich eine gerichtliche Obduktion beantragte. Ihr Vater wurde vergiftet. Und nicht zufällig von der süßen Elfriede? Wir nennen sie so, weil sie ein Süßwarengeschäft besitzt und dafür allerhand Süßigkeiten selber zubereitet. Wenn Ihre Tante Elfriede die Mörderin gewesen wäre, dann hätte sie ja wohl kaum auf einer Obduktion bestanden. Was habe ich mir doch gleich gedacht. Tante Elfriede, da mein Vater mich enterbt hat, was Sie bestimmt schon wissen, und Sie wissen sicher auch warum, wäre meine Tante Elfriede Alleinerbin, wenn meine Mutter als Mörderin verurteilt wird und damit erbunwürdig wäre. Die Tante brachte ihrem Vater zwar Naschzeug mit, aus eigener Produktion, aber wegen einer Magenverstimmung hat er nichts davon gegessen. Behauptet die süße Elfriede, mein Vater kannte überhaupt keine Magenverstimmung. Ja, dann war es vielleicht nur Widerwillen gegen Süßigkeiten. Angeblich auf Wunsch ihres Vaters kochte ihre Mutter an diesem Abend Schwarzsauer. Schwarzsauer, Blut mit Essig und Gewürzen. Naja, also bei der Obduktion, da fand man Schwarzsauer. Und in diesem Schwarzsauer, in hoher Konzentration, jedes Gift, an dem ihr Vater gestorben ist. Kochtopf, Teller und selbst die Löffel waren sauber gespült, also diese Beweisstücke hat uns ihre Mutter nicht gelassen. Von dem Gift aber, da fanden wir noch 6 Dragees. Dragees? Ja. Und in diesem Punkt ist ihre Mutter auch geständig. Sie ist 19 Tage vor dem Tod ihres Vaters im Kaufhaus in der Lebensmittelabteilung ohnmächtig geworden. Sie wurde ins städtische Krankenhaus gebracht und wegen einer Herzschwäche behandelt. Die Herztabletten, die sie dort bekam, hat sie nicht eingenommen, sondern heimlich gesammelt. Sie nimmt doch keine Medikamente ein. Sie hat noch nie Pillen, Tabletten oder Dragees geschluckt. Warum hat sie das den Ärzten nicht gesagt? Meine Mutter nimmt mit, was ihr zusteht. Ach. Sie hebt alles für eventuelle Fälle auf, für eine Nachbarin zum Beispiel. In diesem Fall für ihren Vater. Ihre Mutter hat gestanden, dass sie ihm diese Dragees gegeben hat. Und wie Sie vielleicht wissen, aber Hauptsache Ihre Mutter hat es gewusst, ist jedes Medikament im Prinzip ein Gift. Darum hat ihre Mutter in ihrem ganzen Leben wohl auch nie ein Medikament einnehmen wollen. Es gibt in der Medizin einen Grundsatz, ist allein eine Sache der Dosis, ob ein Ding ein Gift oder eine Arznei ist. In der Dosis, die ihre Mutter im Krankenhaus einnehmen sollte, hätte es als Medizin gewirkt. Angeblich hat ihre Mutter ihrem Vater auch nur die Krankenhausdosierung gegeben. Tatsächlich fand sich im Körper ihres Vaters eine sechsfach höhere Stromantin-Konzentration, als es der therapeutischen Dosis entspricht. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausgedrückt habe. Stromantin, wird das nicht nur gespritzt? Da habe ich Stromantin gesagt. Hm? Aber vielleicht was Digitales. Bei 38,2 kann man sich ja schon mal täuschen. Moment, wo ist denn hier das toxikologische Gutachten? Jedenfalls ist mir erinnerlich, und da täusche ich mich bestimmt nicht, dass die bei ihrer Mutter gefundenen restlichen Dragees das identische Gift enthielten. Moment, hier habe ich schon. Was habe ich gesagt? Stromantin? Ja, da gibt es wohl verschiedene. Also in diesem Fall handelt es sich um Naja, das verstehen wir ja beide nicht. Darf ich mal sehen? Ich sagte doch, das verstehen wir beide nicht. Und ich darf Ihnen auch keine Akteneinsicht geben. Schließlich sind Sie kein Anwalt. Wie heißt das Medikament im Handel? Im Handel? Ja, Moment. Nein! Ich darf Ihnen keine Akteneinsicht geben. Und nicht jeder Auskunft. Es tut mir leid. Sie würden an Ihrem Schnupftuch kaum noch einen hygienisch einwandfreien Zipfel finden. Ich glaube, ja. Ich habe in meiner Handtasche Papiertaschentücher. Ach, du. Entschuldigung, bitte bemühen Sie sich nicht. Nein, nun bleiben Sie mal sitzen. Soweit kommt's noch, dass man wie eine Dame auf dem Fußboden rumkriechen muss. Was haben wir denn hier? Schlüssel, Schachtel mit Pfefferminz. Ja, Papiertaschentücher kann ich allerdings nicht finden. Vielleicht unter dem Schreibtisch. Verstehst du mich nicht, Annettchen? Nein, du weißt wahrscheinlich nicht, was ein Tatsachenbericht ist. Aber ich weiß, was Tatsache ist. Und Tatsache ist, dass wir jetzt in der Scheiße sitzen. Wie habe ich mich immer mit Vati gestritten? Mach lieber dein Testament wieder in Ordnung, du Knallkopf, habe ich ihm fast jeden Tag gesagt. Wenn ich plötzlich tot umfalle, was dann? Willst du der süßen Elfriede unser Häuschen und das Grundstück in den Rachen werfen? Wie ich dich kenne, hat Vati gesagt, wie ich dich kenne, fällst du dein ganzes Leben lang nicht tot um. Jawohl, jetzt hat er seine Bescherung. Er liegt umgebracht unter der Erde und ich werde dafür aufgehängt und die süße Elfriede vernascht das ganze Erbe, diese Giftmischerin. Das Gift, an dem Vati gestorben ist, hat Tante Elfriede nicht gemischt. Aber in den Mund gestopft hat sie es ihm, in einer ganz dicken großen Praline. Nein, das Gift war im Schwarzsauer. Und wenn er zum Schwarzsauer Pralinen gefuttert hat oder Rumkugeln oder Marzipanschweinchen? Aber gesehen hast du das wohl nicht. Du weißt doch, dass wir seit Jahren nicht mehr zusammen gegessen haben. Tatsache ist, dass ich es nicht gewesen bin. Also ist auch Tatsache, dass Tante Elfriede es gewesen ist. Tatsache ist, dass Vati an der Überdosis eines Medikaments gestorben ist, das du aus dem Krankenhaus mit nach Hause geschmuggelt hast. Weißt du noch, wie dieses Medikament hieß? Woher soll ich denn das wissen? Aber Tante Betty hat 2 Tage vorher gesehen, wie ich Vati diese lila Dragees zum Essen gab. Und bestimmt bekommt sie von ihrem Hausarzt dieselben. Sie hat's doch auch mit dem Herzen. Die Frau, die im Krankenhaus neben mir lag, hat auch diese lila Linsen bekommen. Frag sie doch. Nee, die kannst du ja gar nicht mehr fragen. Die ist ja gestorben an Herzversagen. Als die Nachtschwester morgens um 5 kam und sie waschen wollte, war sie schon ganz blau. Ein Arzt hat Vati nicht gehabt? Nee. So blöd für Krankenkasse und Ärzte zu blechen, so blöd waren wir beide nicht. Und zum Glück waren wir ja immer selbstständig, sodass uns der Staat nicht zwingen konnte. Also ich muss als erstes herausfinden, wie der Name dieses Medikaments ist. Der Staatsanwalt wollte es mir nicht sagen. Ich dachte schon, ich hätte eine Spur zur Tante Elfriede erwischt. Denn der Staatsanwalt wurde beim Studium des Gutachtens plötzlich unsicher. Aber der Name steht da nicht drin. Nicht weiter sagen. Ich habe dieses Gutachten geklaut, während er unter dem Schreibtisch nach Papiertaschentüchern suchte. Okay. Auf dich ist Verlass, Annettchen. Das war schon immer meine Meinung. Du, aber ich war auch nicht dumm. Ich habe den Staatsanwalt auch angeschmiert. Ich habe ihm erzählt, kurz vor seinem Tod hat mein Mann noch gestöhnt. Tante Elfriede, Pralinen, Gift. Mutti, Wie konntest du denn so was Dummes tun? Wenn er an vergifteten Pralinen gestorben wäre, hätte man bei der Obduktion doch Schokoladenreste im Magen gefunden. Ja, also ich kann mich ja verhört haben, weil Fati nur noch murmelte. Hat er denn vor seinem Tod noch was gemurmelt? Ich habe seinen Tod doch gar nicht mitbekommen. Oh. Als ich am Morgen aufwachte, war er schon ganz kalt. Der ist doch im Schlaf gestorben. Der war ja schon 6 Stunden tot, als ich den Arzt rief, wollen die festgestellt haben. Aber dann kannst du dem Staatsanwalt doch nicht erzählen, er hätte dir vor seinem Tod noch was zugeflüstert. Ja, was soll ich ihm denn dann erzählen? Der glaubt mir doch überhaupt nichts. Dass Fati Selbstmord gemacht hat, aber mir sein Abschiedsbrief aus Versehen auf den Gaskocher geflattert und verbrannt ist, das hat er mir ja auch nicht geglaubt. Wo denn die Asche geblieben wäre, hat er mich höhnisch gefragt. Und als ich gekontert habe, dass Fati dann aus Versehen zu viel von den lila Linsen geschluckt hat, da hat er mich ausgelacht. 36 Dragés, hat er gesagt, schluckt man nicht aus Versehen. 36 Dragés? Naja, die haben ausgerechnet, dass er 6-mal so viel Intus hatte, wie ich ihm gegeben hatte. Und 6 mal 6 sind 36, das kann ich selber ausrechnen. Ich möchte wissen, wie Tante Elfriede die 36 Stück in das bisschen Naschzeug verfrachtet hat. Kann es denn nicht sein, dass du ihm aus Versehen zu viel gegeben hast? Vielleicht darf man von diesem Medikament nur 1 Dragé pro Tag schlucken. Quatsch! Ich habe im Krankenhaus 6 am Tag bekommen. Jeden Morgen kriegte ich so einen kleinen Blechnapf mit 6 lila Linsen drin, 8 Tage lang. 48 Stück hatte ich, als ich nach Hause kam. Ich habe nachgezählt. Moment, wenn die Krankenschwester sich geirrt hat, so etwas kommt vor. Vielleicht solltest du von einem anderen Medikament 6 Dragés bekommen und sie hat dir aus Versehen immer diese lila Dragés gegeben. Aber die Frau neben mir bekam doch dieselben lila Linsen und auch jeden Tag 6. Die hat sie auch geschluckt und sie hat sich nicht dran vergiftet. Die ist doch erst nach 6 Tagen an ihrem schwachen Herzen gestorben. Nach 6 Tagen? Wie lang hat Fati denn 6-mal täglich diese lila Dragés bekommen, bevor er plötzlich tot im Bett lag, wie die Frau neben dir? Na, 12 hatte ich noch übrig, also hat er sie 6 Tage lang genommen. Annette Molzen aus Hamburg. Wer hätte das gedacht, dass sich unsere Wege einmal kreuzen? In diesem abgelegenen Städtchen. Guten Tag, Herr Professor Elster. Sie werden es mir vielleicht nicht abnehmen, aber ich bin ein begeisterter Leser Ihrer Artikel. Ich war sogar Doppelabonnent für zu Hause und für mein Wartezimmer. Aber im Wartezimmer hat es mir die Krankenhausleitung dann verboten. Kranke dürfen nur positiv gestimmt werden, hat man mich belehrt. Ich muss also hoffen, dass sie etwas Positives zu mir führt. Kaum. Sie wissen ja wohl, dass meine Mutter unter Mordverdacht verhaftet worden ist. Das darf nicht wahr sein. Molzen. Aber der Name ist in dieser Stadt ja so häufig. Marie Molzen, ihre Mutter. So etwas wie sie hätte ich ihr nie zugetraut. Entschuldigen Sie, das war dumm von mir. Schließlich gibt es ja auch immer noch einen Vater. Dem hätten Sie es hoffentlich noch weniger zugetraut. Er war Schuster, der Letzte in dieser Stadt. Am liebsten hat er Stiefel besohlt, zum Marschieren und zum Treten. Er war ein ewig junger Nazi. Ich weiß nicht, in wie vielen rechtsradikalen Organisationen er Mitglied war. Er wollte immer gnadenlos in diesem Saustall von sogenannter Bundesrepublik aufräumen. Aber mich hat er wegen Nestbeschmutzung enterbt. Ich könnte Ihnen wohl nichts nennen, was ich mit ihm gemein hätte. Sollte ich nach Ihrer Meinung die Mendelschen Vererbungsgesetze mehr respektieren, als ich es tue? Sehr dumm von mir. Ich sehe schon, ich habe heute meinen dummen Tag. Können Sie sich an die Patientin erinnern, die neben meiner Mutter lag? Sie bekam auch 6 von diesen lila Dragés und sie lag wie mein Vater eines Morgens tot im Bett. Ich erinnere mich. Hat Ihre Mutter Ihnen zu erzählen vergessen, dass diese Patientin 86 Jahre alt war? Dass man mit ihrem Tod jede Stunde rechnen musste. Man kann sagen, dass sie trotz dieses Medikaments gestorben ist. Auf keinen Fall ist sie an diesem Medikament gestorben. Andere Todesfälle mit diesem Medikament gab es nicht? Jedes hochwirksame Medikament hat auch seine Nebenwirkungen. Ein Medikament ohne Nebenwirkung hat auch keine Wirkung. Und in ganz, ganz seltenen Fällen kann die Nebenwirkung tödlich enden. Und wie oft ist das bei diesem Medikament geschehen, in Ihrem Krankenhaus? Irgendwann ist für jeden Patienten einmal der Zeitpunkt gekommen, wo auch das beste Medikament keine Rettung mehr bringt. Und bei einigen dieser schwer herzkranken Patienten haben wir diese Lila Dragees, wie Sie sie nennen, als letztes Medikament versucht. Vergeblich. Aber damit wir uns richtig verstehen, Sie alle wären auch ohne diese Lila Dragees gestorben. Alle waren Sie, im Gegensatz zu Ihrem Vater, schwer herzkrank. Und alle haben eine therapeutische Dosierung erhalten und nicht das Sechsfache wie Ihr Vater. Stehen Sie in engem Kontakt mit dem Staatsanwalt? Oh Gott bewahre, ich kann den Kerl nicht ausstehen. Er musste mich zu diesem Fall vernehmen. Dabei hat er mir von dem Obduktionsergebnis erzählt. Ich habe das Obduktionsergebnis hier. Ich wollte Sie bitten, mir einiges zu erklären. Im Körper meines Vaters wurde das Sechsfache der therapeutischen Dosis gefunden, wird hier behauptet. Dabei wird die therapeutische Dosierung, auch Vollwirksdosis genannt, mit 0,6 Milligramm angegeben. Die Dragees, die man noch bei meiner Mutter fand, sind ebenfalls analysiert worden. Die Frage des Staatsanwaltes lautete nämlich, ob sie das tödliche Gift enthalten. Sie enthalten es. Und zwar enthält ein Dragee circa 1 Milligramm dieser Substanz. Wenn meine Mutter ihm nun 36 Dragees gegeben hätte, wie der Staatsanwalt behauptet, dann wären das 36 Milligramm. Wenn die therapeutische Dosis aber nur 0,6 Milligramm beträgt, dann wären 36 Milligramm das 60-fache. Sie selbst behauptet, sie hat ihm nur 6 Dragees gegeben, so wie es im Krankenhaus verordnet worden war. Das wären 6 Milligramm pro Tag. Und das ist immerhin auch schon das 10-fache der therapeutischen Dosis. Irgendetwas stimmt da doch nicht. Wir beide verstehen das nicht, hat der Staatsanwalt gesagt. Sie werden dieses Gutachten verstehen, nehme ich an. Darf ich es mal haben? Danke. Das hat Ihnen der Staatsanwalt gegeben? Es ist rein zufällig in meine Unterlagen geraten. Der Staatsanwalt hatte starken Husten. Bei einem heftigen Hustenanfall muss dieses Blatt aus den Akten in meine Unterlagen geweht sein, ohne dass es einer von uns beiden gemerkt hat. Hm. Erlauben Sie mir, dass ich mir eine Pfeife anstecke? Solange Sie das Gutachten nicht als Fidibus benutzen. Keine Sorge, so geistesabwesend bin ich nicht. Und so geistesgegenwärtig brauche ich nicht zu sein. Denn ich kann in diesem Gutachten nichts finden, was ich gern verbrannt hätte. Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Strophanthin muss man normalerweise in die Vene spritzen. Wenn man es schlucken lässt, passiert es weder den Magen noch den Darm, gelangt also gar nicht ins Blut und bleibt somit völlig unwirksam. Das ist bei vielen Arzneimitteln das Problem. Aber dieses Problem kann man heute zum großen Teil lösen. In diesem Fall hat man das Trophantin an eine Trägersubstanz gekoppelt, ein Hydroxymethyl und so weiter, wie das Trophantin durch die Darmwand transportiert. Leider kann diese Trägersubstanz, das Trophantin, nicht hundertprozentig ins Blut bringen, was das Ideal wäre. Sie schafft nur einen relativ geringen Teil, sodass man ein Vielfaches geben muss, mehr als das Zehnfache, um im Blut den therapeutisch wirksamen Spiegel zu erzielen. Unter welchem Namen ist dieses Medikament im Handel? Oh, ich sehe gerade, dass es später ist, als ich dachte. Ich komme zu spät zu einem Patienten. Verzeihung. Darf ich mal eben telefonieren? Bitte. Tagchen, Schwester Dora. Hier, Elster. Können Sie mir mal Ihre Doktorin ans Telefon holen? Ja, ich warte. Damit Sie nicht den Eindruck bekommen, dass ich Sie von Ihrer Frage ablenken will. Dieses Medikament hat noch gar keinen Namen. Es ist also noch gar nicht im Handel. Es ist noch gar nicht zugelassen. Jetzt werden Sie wissen wollen, ja, hallo, hier Elster. Hören Sie, ich hatte einem Patienten versprochen, um 12:30 bei ihm zu sein. Seinen Namen darf ich Ihnen nicht nennen, weil neben mir gerade eine Journalistin sitzt und das bringt mich mit der ärztlichen Schweigepflicht in Konflikt. Wie bitte? Oh nein, nein, jemand von der Presse würde ich nie im Leben hinausschmeißen. So liebenswürdig wie meine Besucherin hier ist. Sie würde auf den Gedanken kommen, dass wir etwas zu verbergen haben. Sie hat ohnehin den Verdacht, dass wir mit den neuen Strophantin-Dragees einige Leute vergiftet haben. Fahren Sie doch bitte zu unserem Patienten und treffen Sie alle Vorbereitungen. Sie wissen schon, er wohnt in der Friesenstraße im letzten Haus auf der linken Seite. Sie wissen schon. Ich denke, dass ich in einer Stunde nachkommen kann. Ja, vielen Dank. Bis nachher. Ich will Sie nicht aufhalten, wenn es einem Patienten schlecht geht. Es ist lediglich ein schwieriger Patient. Aber gerade der Umgang mit schwierigen Naturen ist meine Herzenssache. Wir haben jetzt noch Zeit, Frau Elmholzen. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Ihre lila Dragees laufen noch ohne Namen mit einer sogenannten Hundenummer in der klinischen Erprobung. Ja, ich weiß schon, was Sie mir jetzt an den Kopf werfen werden. Sie führen also doch Versuche an Menschen durch. Ich weiß, die deutsche Ärzteschaft bestreitet das. Und nach meiner Meinung mit Recht. Denn unter Menschenversuchen muss man in unserem Land das verstehen, was die Nazis gemacht haben. Und wir werfen keine Menschen in eiskaltes Wasser und stehen mit der Stoppuhr am Beckenrand und warten, bis sie erfroren sind. Wir erproben neue Medikamente jahrelang an Tieren. Aber Tierversuche geben für den Menschen noch keine Sicherheit. Bevor ein neues Arzneimittel in den Handel kommen darf, muss auch durch klinische Erprobung bewiesen sein, dass es in der richtigen Dosierung keine schwerwiegenden Nebenwirkungen hat. Der Staatsanwalt wollte mir erklären, dass nach alter ärztlicher Weisheit allein die richtige Dosierung entscheidet, ob ein Ding ein Gift oder eine Arznei sei. Sollten Sie nicht ausprobieren, ob 6 Dragees täglich die richtige Dosierung sind? Der Staatsanwalt, nun lassen Sie mich doch erst mal ausreden. Sie kriegen Ihre Story. Ich halte es nämlich gar nicht für verkehrt, wenn die Öffentlichkeit über den Untergrundkampf zwischen Ärzten und Juristen aufgeklärt wird, wo es doch gerade um unsere Aufklärungspflicht geht. Tatsächlich sagen wir unseren Patienten nicht immer die Wahrheit, wie es Juristen verlangen. Kardinäle sind schon zusammengebrochen, wenn man sie über ihre Krebskrankheit aufklärte. Leute, die noch eine gute Chance hatten, haben sich aufgehängt. Sollen wir unseren Patienten Angst machen, wo wir nicht so sehr brauchen wie ihre Hoffnung? Hoffnung hilft nämlich heilen. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich habe Sie auch nur gefragt, ob Sie nicht auch die richtige Dosierung ausprobieren sollten. Und Sie verstehen nicht, warum ich in diesem Zusammenhang von der notwendigen Hoffnung der Patienten rede? Weil wir, wenn wir ein neues Medikament ausprobieren müssen, den Patienten nicht die Wahrheit sagen. Die würde nämlich lauten, ob es gut ist, wissen wir noch nicht. Welche Nebenwirkungen es haben kann, wissen wir auch noch nicht. Es ist sogar möglich, dass Sie an einer Nebenwirkung sterben. Ob diese Gefahr besteht, ja, das wollen wir ja gerade ausprobieren. Wissen Sie, was ich als Patient antworten würde? Probieren Sie das Medikament an anderen Patienten aus, nicht an mir. Und seien Sie mal ehrlich, was würden Sie sagen? Wenn ich jetzt wirklich etwas sagen darf, würde ich meine Frage zum dritten oder vierten Mal wiederholen. Sollten Sie nicht auch die richtige Dosierung ausprobieren? Können 6 Dragees eine zu hohe Dosierung gewesen sein? Wie viele Patienten haben diese Dosierung erhalten und wie viele davon sind gestorben? Mit so vielen Fragen bin ich überfragt. Ich habe diese klinische Erprobung ja nicht selber durchgeführt. Eine Mitarbeiterin hat das gemacht. In engem Kontakt mit der Firma. Selbstverständlich mit meinem Wissen und meiner Billigung. Dann müsste ich mich an diese Mitarbeiterin wenden. Ja, das dürfen Sie gern. Frau Dr. Brandes, Station 3. Besuchszeit von 15 bis 16 Uhr. Können Sie nicht lesen? Ja, Entschuldigung, Schwester. Ich wollte Frau Dr. Brandes sprechen. Frau Doktor ist schon aus dem Haus. Heute Nachmittag ab 5 ist sie wieder da. Ach, wie dumm. Ich habe wenig Zeit. Könnten Sie mir vielleicht Ihre Adresse geben? Da kämen die Ärzte ja überhaupt nicht mehr zur Ruhe, wenn wir den Besuchern ihre Privatadresse auf die Nase binden. Im Grunde wollen doch nur alle wissen, wann sie mit der Erbschaft rechnen können. Ach! Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht über den Haufen rennen. Und ich wollte niemand in die Arme laufen, ich habe Sie nicht kommen hören. Ja, ja, meine Gummisohle. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schwester Dora ist meine Frau auf Station. Nein, der Chef hat vor ungefähr 10 Minuten angerufen und sie aus dem Haus geschickt, zu irgendeinem Patienten, glaube ich. Was ist denn das, Bitschuleitschritte? Die nähern sich der Tür, hörst du nichts? Die alten Dielenbretter knarren. Ja, jetzt genau vor unserer Tür. Leise, Bitschuleit, leise, leise. Halt die Klappe. Ja. Gott sei Dank, Rudi Petschuleit lebt noch. Na? Oh, Annettchen. Führst du immer noch Selbstgespräche? Ja. Annettchen, du kehrst zurück an den Ort deiner ersten Schande. Ja, es hat sich noch nichts geändert, seitdem du die Stadt verlassen hast. Hier geht man immer noch zum Mittagessen heim, zur Mutti, und dann macht man ein Mittagsschläfchen, bis auf Petschuleit. Ja. Der hockt lieber allein in der Redaktion als zu Hause bei Mutter und Frau und vier Kindern. Du weißt ja, wer ihm das Leben verpfuscht. Die Mutter. Aber weißt du auch, dass sie immer noch lebt? Hm? Ja? Ja, ja, dass sie 92 wird. Oh Gott, Annettchen, du willst mit Petschuleit über deine Mutter sprechen, hm? Du willst wissen, was wir über ihre Verhaftung gebracht haben? Nee, keine Sorge. Auf deinen alten Tagesboten ist Verlass. Der Chef hat die Sache persönlich in die Hand genommen. Ich weiß, Petschuleit, ihr habt kein Wort darüber gebracht, aber ich wollte mit dir über etwas anderes sprechen. Es gibt in dieser Stadt doch niemand, mit dem du nicht schon gesoffen hast. Du weißt über die Leute hier Bescheid. Ja, was willst du wissen? Staatsanwalt Betzendahl und dessen Chef und Professor Elster. Welche Querverbindungen gibt es da? Wer ist mit wem verwandt oder verschwägert oder befreundet? Ihr habt hier einen Rotary-Club, einen Lions-Club, einen Tennis-Club und so weiter. Wer hängt wo mit wem zusammen? Vielleicht auch in einem Parteivorstand, du verstehst schon. Ja. Und hast du immer noch deinen Freund vom Standesamt? Mhm. Dann stell fest, wie viele Menschen in den letzten 8 Wochen im städtischen Krankenhaus an Herzversagen gestorben sind. Ich brauch's bis heute Abend. Und dann brauche ich dich. Heute Abend müssen wir beide jemanden so in die Zange nehmen, dass er singt. Ich arbeite ja eigentlich mit Stefan Setter zusammen, aber Setter ist krank. Nein. Petschuleit für Setter? Glaubst du, dass das gut geht? Ja, von Natur aus ist Petschuleit zwar ein scharfer Hund, und obgleich man hier im Tagesboten kaum einmal zubeißen darf, richtet einen der Chef doch ab. Ja, denn auch für ihn gilt, Wissen ist Macht. Darum hat er nichts gegen scharfe Reporter. Aber in dieser Stadt bringt Wissen eine höhere Rendite, wenn man es in Stillschweigen anlegt. Annettchen, bist du wahnsinnig, der Wagen schleudert. Er driftet. Mir macht es Spaß, auf Schnee zu fahren. Aber jemand von Bedeutung scheint in dieser Straße nicht zu wohnen, sonst wäre sie vom Schnee geräumt worden. Woher weißt du überhaupt die Adresse? Im Telefonbuch steht ein Dr. Matt Eckehard Brandes. Das muss ihr Mann sein. Dem bin ich heute Mittag in die Arme gelaufen. Warte mal auf die Hausnummern. Nummer 42. 42, da? Hm? Halt dich fest. Halt, du hast die Gewalt über den Wagen verloren. Das habe ich im Schleuderkursus gelernt. Der Wagen dreht sich um 180 Grad und man braucht nachher nicht zu wenden. Wir sind da, steig aus. Ja, steig aus. Erstmal abwarten, ob Petschuleit sich nicht eben einen Herzinfarkt angelacht hat. Schließlich wird er 55. Schließlich raucht er auch bummelig 55 Zigaretten pro Tag. Hier, der linke Arm. Der Schmerz zieht bis in die Fingerspitzen. Das ist typisch für Infarkt. Das ist dein rechter Arm. Das ist so. Ja, aber morgen ist es vielleicht der linke. Und dann kommt Petschuleit ins städtische Krankenhaus. Denn ein anderes haben wir ja in dieser famosen Kleinstadt nicht. Und wer schart sich dann um ihn? Professor Elster und diese Frau Dr. Brandes. Wenn du dir mit deinem Infarkt ein paar Wochen Zeit lässt, könnten es 2 andere Ärzte sein. Deinen Optimismus müsste man haben. Was haben wir denn in der Hand? Elster hat mich zu der Brandes geschickt, aber erst nachdem er dafür gesorgt hat, dass ich sie nicht finde. Angeblich musste sie zu einem Patienten. Zum Glück habe ich mir die Adresse merken können. Ich bin in die Friesenstraße gefahren, und wer wohnt in dem bewussten Haus? Hm? Professor Niklas Elster. Eine Stunde später ist er gekommen. Und es hat 3 Stunden gedauert, bis Frau Dr. Brandes das Haus verließ. Ich habe in diesen 3 Stunden von einer Telefonzelle aus 6-mal Elster angerufen. 2-mal hat er abgenommen, da musste ich auflegen. Aber 4-mal war besetzt. Also hat er mit Gott und der Welt telefoniert. Ja, mit Gott vielleicht, aber weltliche Querverbindungen hat er nicht. Der ist in keiner Partei, in keinem Verein, in keiner Clique. Kein Mensch mag ihn, ausgenommen seine Patienten. Und die Frauen, ja, die himmeln ihn an. Ich weiß nicht. Ja, na, du zählst auch nicht. Du lernst ja ganz andere Männer kennen. Nein, du nicht. Ich weiß nicht, habe ich gesagt. Wenn ich nicht gegen das gewisse Etwas an einem Mann vor 1 oder 2 Wochen eine Schutzimpfung erhalten hätte, die mich für mindestens 5 Jahre immun macht, also bei Elster wüsste ich nicht. Du hast doch etwas von einem dunklen Punkt in seiner Vergangenheit erzählt. Ja, was es war, will keiner wissen. Aber alle wollen wissen, dass er sich mit einem Selbstmordversuch aus der Affäre ziehen wollte. Das könnt ihr aber erst rausgekriegt haben, als er schon Chefarzt war. Als Selbstmörder wird man doch nichts in dieser Stadt. Ja, unser Junggeselle ist da auch noch. Mit 46 Jahren, Junggeselle. In dieser Stadt stinkt das zum Himmel. Chefarzt ist er geworden, weil sein alter Chef, irgend so ein Medizinpapst, ihn loswerden wollte. Der hatte natürlich jede Menge Querverbindungen, aber der ist im vorigen Jahr gestorben. Na, warum hast du denn noch Angst vor Elster? Naja, weil er einen Vertrag bis zum 65. Lebensjahr hat. Und dein Verdacht ist nicht stichhaltig. Der Standesbeamte hat zweimal nachgerechnet. In den vergangenen 2 Monaten sind im städtischen Krankenhaus ganze 2 Menschen mehr gestorben als im vergleichbaren Zeitraum vor einem Jahr. Also, wenn Elster mit diesen Lila Dragés Menschen umgebracht hat, dann nicht im großen Stil. Und stell dir vor, Petschuleit liegt eines Tages bei ihm wehrlos im Krankenbett und bekommt lila-rote oder gelbe Pillen. Und stirbt er nun, wenn er sie nimmt, oder stirbt er, wenn er sie nicht nimmt? Annettchen, nein, nein. Mach, was du willst, aber lass Petschuleit aussteigen. Sag ich dir das nicht schon eine ganze Weile? Steig aus, Petschuleit, wir sind da. Guten Abend, Dr. Brandes. Ist Ihre Frau zu sprechen? Nein, die ist leider... Oh, hallo. Sie sind doch die hübsche Journalistin von heute Mittag. Annette Molzen, den Täter auf der Spur, was? Ja, ja, die Story ist schon rum. Darum weiß ich noch, wie Sie heißen. Ich habe Sie sogar schon erwartet. Kommen Sie rein. Ah! Ah, Verstärkung haben Sie auch mitgebracht. Nein, Konkurrenz. Petschuleit vom Tagesbuch. Ja. Kommen Sie rein. Legen Sie ab und dann herein in die gute Stube. Meine Frau kann jeden Moment kommen. Oder auch nicht. Aber vielleicht wäre gerade das unsere gemeinsame große Chance. Wie meinen Sie das? Setzen wir uns erstmal hin. Bitte schön. Also, so leicht falle ich nicht in Ohnmacht. Ja, aber Petschuleit steht oft so dumm da. Da sitzt er lieber. Komm, Annettchen, setzen wir uns. Komm. Ja. Gut. Was würden Sie zahlen für die ungeschminkte Wahrheit? Gar nichts. Ich schminke so gerne ab. Diesmal schaffen Sie das nicht. Bei Elster schon gar nicht. Und ich verwette mein Honorar für dieses Interview bei meiner Frau auch nicht. Elster sitzt jetzt noch mal mit ihr zusammen und legt letzte Hand an. Ihr Honorar wollen Sie verwetten? Eigentlich wollten wir ein Interview mit Ihrer Frau. Ja. Die wird Ihnen gar nichts sagen. Die wird sich auf ihre ärztliche Schweigepflicht berufen. Und zwar mit Recht. Selbst ein Staatsanwalt dürfte sie nicht sagen, ohne von den Rechtsnachfolgern eventuell verstorbener Patienten von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden worden zu sein. Sie verkennen die psychologische Klemme. Wir haben nämlich schon einiges in der Hand. Ja, aber gerade darauf schiele ich doch. Mhm. Ja, Sie haben die Hälfte der Geschichte, aber ohne die andere Hälfte ist sie keinen Pfifferling wert. Ich wette nochmal um ein Interviewhonorar, dass Sie sich das einiges kosten lassen würden, und zwar einiges. Und an was haben Sie da gedacht? Och, gut und gerne, na, sagen wir mal, an D-Mark 2000. Hey, ja. Naja, Petschuleit spendiert ab und an mal ein Bier, aber ja, meistens wird ihm ein Bier spendiert. Ja, abgemacht. Ich spendiere Ihnen ein Bier und Sie mir DM 2000. Aber Sie geben doch Ihre Information nicht preis, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, das Kind nicht beim Namen zu nennen, das hat Petschuleit beim Tagesboten gelernt. Wen, hoffen Sie, wird man als Informanten verdächtigen? Passen Sie mal auf. Auf der Station meiner Frau, da gibt es einen langhaarigen Krankenpfleger. Ersatzdienst. Weil er nicht Soldat werden will. Ja. Deswegen und wegen seiner langen Haare hat ihn die Stationsschwester Dora jeden Tag in einem anderen schlimmen Verdacht. Aber das ist ein ganz wacher Junge. Er könnte eine Menge wissen. Aha. Naja, danke für den Tipp. Sie müssen etwas besser zuhören, Herr Petschuleit. Herr Petschuleit. Ja. Nehmen Sie sich doch mal ein Beispiel an Ihrer jungen, hübschen Kollegin. Kriegt jedes Wort mit, das sehe ich an Ihren Augen. Also, er könnte eine Menge wissen. Das habe ich betont, aber er weiß natürlich nichts. Wüsste er es aber, und das sage ich, um eventuellen Gewissensbissen vorzubeugen, es würde ihm das Herz brechen, wenn Sie dann keine große Story darüber bringen würden und Elster fertig machen. Der Junge glaubt nämlich an eine Gesellschaft ohne Chefs. Und wenn er bei seiner Gewissensprüfung dem Töten nicht hätte abschwören müssen, wer weiß, er würde Elster wahrscheinlich umbringen. Sie möchten Elster auch am liebsten umbringen. Ja, wer möchte nicht seinen Chef umbringen? Möchten Sie Ihr Frauchen auch umbringen? Och, Die steckt doch mit drin in der Tinte. Jetzt versuchen Sie es bei mir mit der psychologischen Klemme. Das ist zwecklos, Herr Petschuleit. DM2000 oder kein Wort mehr, ja? Wir warten auf Ihre Frau draußen. Moment, Moment, bleiben Sie doch sitzen. Moment, ich... Ihre Story, die kriegen Sie doch nur mit meiner Hilfe. Ja, verstehen Sie? Wenn ich ausnahmsweise mal auf eine Story pfeife. Ja, aber doch nicht eine Bombenstory. Sie können doch nicht auf eine Bombenstory verzichten. Und dies hier ist eine Bombe. Ja, und diese Bombe lässt sich Ihr Frauchen von Elster ins Dekolleté schieben, was? Herr Petschuleit. Ja. Herr Petschuleit, das mit dem Dekolleté, das vergessen Sie mal. Ja? Meine Frau wird nicht ohne Schaden davonkommen. Aber das ist doch gar nichts im Vergleich zu der Katastrophe, die eine Bombenexplosion im Himmelreich eines Halbgottes in Weiß anrichtet. Meine Frau würde überleben. Aber Elster doch nicht. Und darum gelingt Elster ja die Seelenmassage bei meiner Frau so gut. Und hinzu kommt, meine Frau kann nichts für ihn tun, wenn er die Schuld auf sich nimmt. Aber er könnte im umgekehrten Fall eine Menge für sie tun. Ja, er wird ihr zum Beispiel... Er wird ja zum Beispiel bescheinigen, dass sie eine hervorragende Ärztin ist. Ja, er wird sagen, dass es überhaupt nur wegen ihres übergroßen Einsatzes zum Wohle der Patienten zu jener Katastrophe gekommen ist. Durch Konzentrationsschwäche nämlich. Nur durch Konzentrationsschwäche wird Elster den Leuten weismachen, lässt sich eine solche Katastrophe erklären. Und was erklärt die Katastrophe wirklich? Leichtsinn, Selbstüberschätzung, Draufgängertum. Eigenschaften, die einen zum Chefarzt machen können. Na, das ist aber kein gutes Erfolgsrezept. Einmal hat jeder Pech, nicht immer nur Petschuleit. Aber wenn man erst mal Chefarzt ist, dann kommt das Pech nicht mehr ans Licht der Sonne. Ist doch klar, auch diese Geschichte wäre nie rausgekommen, wenn nicht jemand an falscher Stelle mit diesem Medikament umgebracht worden wäre. Ich meine jetzt Ihren Vater, Fräulein Moltz. Na ja, schön. Petschuleit hat ja auch einen Chef und Petschuleit ist schon oft genug der Sündenbock gewesen. Weil Petschuleit über 50 ist und in diesem Alter ist eine Stellung im Tagesbote eine Lebensstellung. Aber Ihr Frauchen hat doch bei Elster keine Lebensstellung. Die wird doch eines Tages eine florierende Arztpraxis aufmachen. Hören Sie mal, lieber Herr Petschuleit, eine Praxis darf sie doch erst aufmachen, wenn sie einige Zeit Assistenzärztin war. Ja. Sechs Jahre, wenn man wie meine Frau Fachärztin werden will. Wenn sie an eine andere Klinik geht, dann braucht sie von Elster ein Zeugnis. Ja. Auch wenn sie heute Abend Elsters Ultimatum ablehnt, dann würde der ihr ein Zeugnis schreiben, das sich wie eine einzige Lobhudelei liest. Mhm. Aber mit diesem Zeugnis würde sie wahrscheinlich nie eine neue Stelle bekommen. Denn, jetzt hören Sie mal genau zu, denn es würde eine Warnung vor ihr enthalten. Und zwar in einem nur von Chefärzten zu entschlüsselnden Geheimcode. Ja, Geheimcode, das ist wahr. Annettchen, was sagst du denn dazu? Ja, dass er recht hat. Ja. Wir selber haben mal Auszüge veröffentlicht. Wenn ein Chefarzt zum Beispiel bescheinigt, sie war sehr um ein gutes Betriebsklima bemüht. Ja, sehen Sie, genau das ist so ein Fall. Dann heißt das, sie hetzt das Personal mit linken Parolen auf. Und zusätzlich käme sie auf die schwarze Liste. Ja, Annettchen, habt ihr die auch schon veröffentlicht? Ja, ich habe davon gehört, aber nur als Gerücht. Ich habe sie schon gesehen. Ach, ja? Ja, das heißt, ich habe ein Blatt davon gesehen, ein Brief an Elster, der ist versehentlich mal in meine Post geraten. Ich habe es erst gemerkt, als ich ihn schon geöffnet hatte. Also, dieses Blatt enthielt Namen von Ärzten, die rauschgiftsüchtig waren. Vielleicht wurde in dieser einen Mitteilung wirklich nur vor einem rauschgiftsüchtigen Assistenzarzt gewarnt. Aber vielleicht steckt auch ein Geheimcode dahinter. Und eines hat mich stutzig gemacht. Der letzte Satz hieß, bitte verbrennen Sie diese Mitteilung sofort. Natürlich erfährt kein Mensch, dass er auf dieser schwarzen Liste steht. Und warum er auf jede Bewerbung die Mitteilung erhält, wir haben leider keine Stellung verhalten. Ja, man hat so viel Charakter, wie man es sich leisten kann. Eine Frau, die mit einem Arzt verheiratet ist, braucht nicht unbedingt Arbeit. Und wenn sie nun mehr Charakter hat als Petschuleit? Ich würde es mir nicht einmal wünschen. Die Schuld auf sich zu nehmen, ist zumindest das billigere Übel. Sehen Sie, der Prozess findet am hiesigen Gericht statt. Mit hiesigen Zeugen, an der Spitze Elster mit einem glänzenden Zeugnis über sie. Mhm. Mit einem hiesigen, ausgesucht wohlwollenden Staatsanwalt, mit einem hiesigen, ausgesucht wohlwollenden Richter. Da kann sie sich das Urteil beinahe selber aussuchen. Eine Geldstrafe, die Elster natürlich zahlen würde, oder eine kleine Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt würde. Moment, jetzt haben Sie was vergessen, nämlich die hiesige, ausgesucht wohlwollende Presseberichterstattung. Ja, natürlich. Und Sie haben vergessen, dass Ihre Frau ganz unschuldig ja wohl auch nicht ist. Ist die Frage nicht eigentlich nur, ob sie neben Elst auf der Anklagebank sitzt oder allein? Meine Frau gehört überhaupt nicht auf die Anklagebank. Wenn Elster mit seiner Erfahrung sagt, Herzversagen, ohne dieses Medikament wäre der Tod schon am ersten oder zweiten Tag eingetreten, ja, muss sie das nicht glauben? Und wenn er anordnet, das sogar schriftlich, 6 Dragés täglich, ja, hat sie denn dann überhaupt das Recht, diese Anordnung nicht zu befolgen? Hm. Den Beweis habe ich übrigens. Warten Sie mal einen Augenblick. 6 Dragés waren ja auch keine falsche Dosierung. Für die ersten 2-3 Tage mindestens. Ach, hier. Aber es dann täglich in dieser Dosierung weiterzugeben, das war völlig falsch. Strophantin ist ein Gift, das sich im Körper sammelt. Bei 6 Dragés täglich wird die tödliche Konzentration erst am 5. oder 6. Tag erreicht. An den ersten 3 Tagen ist ja auch kein Patient gestorben. Im Gegenteil, da ging es allen viel besser. Ja. Denn Strophantin ist ja ein wirksames Medikament. Aber am 3. Tag hätte man die Dosis auf 1 Dragé täglich reduzieren müssen. Das hat Elster heute Mittag nach vertraulichen Telefongesprächen mit der Firma und mit Experten begriffen. Hier, bitteschön. Elsters Handschrift. 6-mal 1 Dragé täglich. Auf der Rückseite eines Bierdeckels? Ja. Ja, das Geschäft mit der Arzneimittelfirma, so darf man es wohl nennen, denn Elster verdient natürlich daran, wurde im Parkhotel Kümmel unter Dach und Fach gebracht. Anlässlich einer sogenannten ärztlichen Fortbildungsveranstaltung. Die Firma bezahlt einen Universitätsprofessor für ein Referat, in dem er versteckte Reklame für ein Medikament machen soll. Mhm. Nicht diese lila Dragés, die sind ja noch gar nicht im Handel, an denen ist auch nichts zu verdienen. Gut, anschließend spendiert die Firma allen eingeladenen Ärzten ein delikates Abendessen, sonst käme nämlich keiner. Ja. Und nachher sitzt man dann noch beim Bier zusammen, das die Firma spendiert. Der Vertreter der Firma, der den Abend organisiert hatte, hat sich zunächst mit Elster zusammengehockt. Bedecker, ein widerlicher Weiberheld mit einer roten Weste. Na, dann hat er schon mal keine weiße Weste, ne? Ja, und als richtig. als das Geschäft abgeschlossen war, dann ist meine Frau an den Tisch geholt worden. Gerd Bedecker hat ihr noch unter dem Tisch die Hand zwischen die Schenkel geschoben und sich dann diskret verdrückt. Meine, die Hand zwischen... unterm Tisch. Und an welchem Tisch haben Sie sich diesen Abend amüsiert? Ja, ich war doch überhaupt nicht da. Ich war in der Klinik. Ich war an diesem Tag zum Nachtdienst eingeteilt. Mhm. Aber meine Frau hat mir alles erzählt. Hat mir auch diesen Bierdeckel gezeigt. Können Sie lesen? Hier. Oh ja, doch. Na? 6-mal 1 Dragé täglich. Sehen Sie? Ein Beweisstück. Schriftsachverständige werden beweisen können, dass es Elsters Handschrift ist. Nehmen Sie ihn. Hier, bitteschön. Kostet nichts extra. Der ist in den DM 2000 eingeschlossen. Sie werden keine DM 2000 von uns bekommen, Herr Doktor. Da würde ich nicht so sicher sein. Nein. Ich habe ja noch eine Bombe. Sie können die Story exklusiv von mir kaufen. Dann brauchen Sie nicht erst lange auf den Prozess zu warten. Ja, ich kenne die Tatsachen, die es überflüssig machen, auf die Exhumierung zu warten und auf alles, was dann bei dem Prozess ans Licht kommt. Die verstorbenen Patienten haben zum Teil kurz vor ihrem Tod die typischen Vergiftungserscheinungen des Strophantins aufgewiesen. Meine Frau war viel zu unerfahren, um die Symptome zu deuten. Elster aber hätte spätestens nach dem 2. Todesfall nach diesen Symptomen fragen müssen. Sehr langsamer Herzschlag, Übelkeit, Gelbsehen. Sie können die Angehörigen fragen, ob es solche Klagen nicht gegeben hat. Aber dazu müssen Sie wissen, wer an diesen lila Dragés gestorben ist. Und nun halten Sie sich fest. Nur 7 Patienten haben Sie bekommen. 6 Patienten sind gestorben. Ihre Mutter hat als einzige überlebt, weil sie die Dragés ihrem Vater gab, der dann daran starb. Also sind alle Patienten gestorben, die dieses Medikament bekommen haben. Richtig? Alle. Mhm. Na sehen Sie, da brauchen Sie doch nicht auf die Gutachten von Sachverständigen zu warten. DM 2000 und Sie erfahren von mir die Namen und die Adressen aller Opfer. Was sagen Sie nun? Annettchen, mach dir die Hände nicht schmutzig. Sie sind hier nicht gefragt, Herr Petscholeit. Trotzdem sage ich ab und zu mal was. Darf ich mal eben ans Telefon gehen? Brandes. Ja, bleib am Apparat. Hallo? Ja, Nande. Was? Großer Gott, wie? Wo denn? Und wer war's? Dieses Schwein. Vielen Dank, Herr Professor. Ich komme sofort. Der Herr Professor Elster? Nein, Professor Lund. Meine Frau ist eben auf die Chirurgie eingeliefert worden. Sie ist von einem Auto überfahren worden. Fahrerflucht. Ah, da kommt Dr. Brandes. Guckt dir sein Gesicht an. Petschleit sagte, seine Frau muss tot sein. Elster war es. Das konnte sie noch sagen. Elster, das ist Professor Lund. Elster war der Fahrer. Herr Brandes, nun beruhigen Sie sich. Sie wissen ja gar nicht, was Sie sagen. Ich weiß es ganz genau. Herr Dr. Brandes hat einen Schock erlitten. Dieser Mörder! Nun geht sie aber wirklich zu weit, Herr Brandes. Ich habe Ihnen doch versichert, dass Ihre Frau außer einem schweren Schock nur ein paar leichte Prellungen erlitten hat. Es besteht absolut keine Lebensgefahr mehr. Sind das die Herrschaften von der Presse? Ja, das sind die Herrschaften von der Presse. Ja. Und ich sage es in Ihrer Gegenwart. Ich habe meine Frau gefragt, wer es war. Und sie hat gesagt, Elster. Elster war es. Sie hat im Schock seinen Namen gemurmelt, ja. Ich habe es aber so verstanden, dass Sie ihn anrufen sollen. Professor Elster, Fahrerflucht ausgeschlossen. Wenn die Herrschaften von der Presse uns beide vielleicht jetzt entschuldigen. Kommen Sie, Herr Kollege. Elster anrufen? Ja. Na, machen wir das doch mal. Ja, dann also Herr Professor Elster. Sechs? Sechs. Acht. Neun. Beantworter. Professor Elster ist nicht erreichbar, weil er zu diesem Zeitpunkt schon tot ist. Er gibt dazu folgende Erklärung ab. Ich, Professor Elster, habe den Tod von 7 Menschen verschuldet. Irrtümlich habe ich bei der Erprobung eines Medikaments eine zu hohe Dosierung gewählt. Nach eingehendem Studium der Literatur bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass alle Probanden unter den Symptomen einer Strophantin-Vergiftung gestorben sind. Ich habe mich durch die Tatsache täuschen lassen, dass es sich bei den meisten Patienten um hoffnungslose Fälle gehandelt hat. Ich habe in allen Fällen, guten Glaubens, aber leichtfertig, einen Herztod diagnostiziert. Heute glaube ich, dass Sie nicht an Ihrer Krankheit, sondern an einer Strophantin-Überdosis gestorben sind. Gemeinhin wird man mich also einen Mörder nennen. Die feinere Unterscheidung in Totschlag, fahrlässige Tötung etc. entspricht juristischem Empfinden und hätte für ein Weiterleben nach verbüßter Strafe für mich keine Bedeutung. Dass ich bei der Erprobung des Medikaments jene sonst üblichen strengen Vorsichtsmaßnahmen unterlassen habe, die Todesfolgen verhindert hätten, ist zwar nicht entschuldbar, bedarf aber einer Erklärung. Eine schwere seelische Krise hat meine Konzentration in einem Maße geschwächt, dass ich zeitweise gewissermaßen blind und taub gewesen bin. Frau Dr. Brandes, die nach meinen genauen Anweisungen die Patienten dieser Versuchsserie zu betreuen hatte, trifft keine Schuld. Sie konnte bei ihrem Ausbildungsstand nicht erkennen, dass der Tod nicht durch Herzversagen, sondern durch Vergiftung eintrat. Leider hat ein Missverständnis dazu geführt, dass es zu einer irrtümlichen Verhaftung wegen Giftmordverdachts gekommen ist. Ich bin vom Staatsanwalt darüber informiert worden, dass der Tod des Andreas Molzen durch das bei uns verwendete Medikament hervorgerufen wurde. Ich hatte ihn aber so verstanden, dass ihm die Ehefrau die sechsfache Menge der bei uns üblichen Dosis gegeben hatte. Erst ein Einblick in das toxikologische Gutachten hat mir die Augen geöffnet. Man wird verstehen, dass meine seelische Krise durch das Bewusstsein meiner Schuld vertieft worden ist. So suche ich den Tod in der Hoffnung, dass er als der für mich würdigste Ausweg respektiert wird. Wenn Sie meinen Worten noch einen Kommentar hinzufügen möchten, haben Sie nach dem Summton 30 Sekunden Zeit. Hast du das mitbekommen? Gehört ja, aber... Aber mitbekommen? Sag mal, da ist mir was unklar. Wieso sagt er guten Morgen? Weil er damit gerechnet hat, dass man ihn erst morgen früh vermisst. Ja, dann lebt er jetzt vielleicht noch. Ja, kann sein. Los, beeil dich mal. Informiere die Polizei und auch wir fahren hin. Willst du den Motor nicht doch wieder anmachen? Sonst erfrieren wir. Wenn ich den Motor wieder anmache, werden wir an den Auspuffgasen sterben. Ja, und wenn Elster stirbt, ist deine Story auch gestorben. Du stehst nämlich blöd da. Hast einen Menschen, der sich in einer seelischen Krise befand, in den Tod getrieben. Darüber kannst du doch keine Story schreiben. Und hat dein Chef nicht das Motto, De mortuis nil nisi bene, nichts Schlechtes über Tote? Ich erinnere mich dann an einen Leitartikel mit seinem Bild und seiner Unterschrift. Und eure Leser denken natürlich genauso. Es geht mir doch jetzt nicht um die Story, es geht mir um Elster. Bei ihm fängt die Schuld nicht an und bei ihm wird die Schuld nicht aufhören, wenn er stirbt. Mit seinem generösen Selbstmord verschleiert er nur die Wahrheit. Dann dreh doch wenigstens die Scheibe wieder hoch. Sonst sterben wir beide auch noch. Vor Kälte. Durch die vereiste Scheibe sehen wir doch nichts. Pass auf. Die Tür geht auf. Da kommt dein Freund, der Oberkommissar. Warum hat er uns nicht mit ins Haus genommen, wenn er dein Freund ist? Naja, wahrscheinlich, weil Petscholeit nicht sein Freund ist. Nichts, Petscholeit, gar nichts. Wir haben das Haus vom Keller bis unter das Dach untersucht. Der Herr Professor hat in seinem Wagen das weitergesucht. Wir müssen ihn finden. Ja, und wo sollen wir anfangen zu suchen? Ein Arzt versteht zu sterben. Wahrscheinlich fährt er in eine abgelegene Stelle, trinkt eine halbe Flasche Cognac und nimmt dazu ein Dutzend Schlaftabletten. Damit kann er sich nicht vergiften. Das ist nur die Narkose für den Tod. Er dreht die Autofenster herunter und den Tod besorgt dann die Kälte. Ja, todsicher. Der Meinung bist, dass es kein ganz freiwilliger Selbstmord war, dann haben ihn andere umgebracht, ich nicht. Auf jeden Fall hast du ihn Unglück gebracht. Fahr wieder zurück nach Hamburg. Was willst du hier noch? Mit dem Herrn Chefredakteur sprechen. Um 11 waren wir verabredet, jetzt ist es 7 Minuten nach 11. Aber ich hätte mir ja denken können, dass in dieser Stadt und speziell hier in der Redaktion des Tagesboten die Uhren nachgehen, noch genauso wie vor 4 Jahren. Hat er noch immer Ischias? Hallo, Annette Molzen. Willkommen daheim. Hallo, Herr Karle. Ich sehe, Sie warten schon. Tut mir leid, aber was ist hier? Helfen Sie mir bitte aus dem Mantel, Frau Sager. Guten Morgen übrigens. Haben Sie wieder Heuschnupfen? Ende Januar Heuschnupfen? Nein, das ist wegen dem Tod von Professor Elster. Na, na, na, Frau Sager. Gewiss, diese Geschichte greift ans Herz, aber sterben müssen wir alle mal und für ihn war es das Beste. Ja. Schau nun in die gute Stube, Frau Molzen. Sie hat natürlich wenig von der Pracht, in der ihr heutiger Chef residiert. Nehmen Sie Platz, bitte. Aber der eigentliche Unterschied zwischen unserem Tagesboten und Ihrem Millionending in Hamburg ist die Chefsekretärin. Eine Person wie die Sager ist doch unzumutbar. Flennt da herum, völlig unfähig. Nicht, dass es bei Ihnen in Hamburg nicht auch völlig unfähige Leute gibt, aber nicht in der Nähe des Chefs. Vor dem Rausschmiss würde eine Person wie die Sager in Hamburg der Betriebsrat bewahren. Hier wird sie nicht gefeuert, weil ich ein Mensch bin. Jawohl, ein Mensch. Mit mir kann man reden. Wofür wir beide jetzt einen weiteren Beweis liefern wollen, denke ich. Am Telefon habe ich Sie ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ja, ich habe Sie auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Weil Sie mit vollem Mund sprachen. Wenn Sie mich zu Hause beim Frühstück anrufen... Aber jetzt kann ich mir kaum vorstellen, dass wir uns nicht verstehen werden. Worum geht es? Wie werden Sie den Fall Elster manipulieren? Manipulieren? Ah, das war das Wort, das ich nicht verstanden hatte. Das muss ein Begriff sein, den Sie in Hamburg gelernt haben. Mein Tagesbote hat noch keinen Prozess verloren. Auch noch keinen gewonnen. Eben. Höchstens ein Verrückter könnte auf die Idee kommen, dem Tagesboten einen Prozess anzuhängen. Vielleicht hänge ich Ihnen einen Prozess an, wenn Sie über den Fall Elster nicht die volle Wahrheit bringen. Also jetzt bin ich sprachlos. Sie trauen Ihrem alten Tagesboten zu, dass er Unwahrheiten verbreitet? Ach, dass er gar nicht verbreitet, traue ich ihm zu. Noch vor Ihrem Frühstück heute haben Sie Petscholeit angerufen und ihm die Sache aus der Hand genommen. Ja, ich bin eben noch ein Chef, der arbeitet. Und jetzt muss ich Ihnen mal etwas über die journalistische Sorgfaltspflicht beibringen. Solange nichts bewiesen ist, dürfen wir auch nichts verbreiten.

Vielleicht hofft die Kripo, dass noch Kommentare nach dem Symptom abgegeben werden. Drum. Drum, das muss man doch verhindern. Kriminalkommissariat 1, wo bitte? Karle vom Tagesboten. Ich höre eben, dass Els das automatische Anrufbeantworter noch nicht abgestellt ist. Also, gelinde gesagt, ist das ein Skandal. Sie haben bisher immer eine gute Presse gehabt, Herr Schlowetter. Aber das könnte sich ja mal ändern. Hat man denn in dieser Stadt keinen Respekt mehr vor den Toten? Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach ist Els noch gar nicht tot. Ja, aber Sie haben mir doch versichert, dass er bei dieser Kälte die Nacht gar nicht überleben könnte. Er nimmt Schlaftabletten, haben Sie mir gesagt, kurbelt dann die Scheiben herunter und den Tod besorgt die Kälte. Und wir hatten heute Nacht 24 Grad unter Null. Ich habe extra das Wetteramt angerufen. Ja, wir sind davon ausgegangen, dass ein Arzt Medikamente für einen Selbstmord zu Hause hat, aber das war wohl nicht der Fall. Elster muss die Nacht in einem Hotel in einer anderen Stadt verbracht haben, wahrscheinlich in Husum. Jedenfalls ist er vor einer Stunde in einer Husumer Apotheke aufgetaucht und hat ein Rezept über Morphiumampullen vorgelegt, ja. Die Apothekerin kannte ihn natürlich nicht. Er hatte auf dem Rezept auch einen anderen Namen angegeben. Für meine Frau, hat er gesagt. Die Apothekerin hat das Rezept für eine Fälschung gehalten. Irgendwie kam mir die Sache komisch vor. Also will sie heimlich den Arzt anrufen, von dem das Rezept stammt. Sie will ihn fragen, ob er wirklich 5 Ampullen Morphium für eine Frau Judith Brandes rezeptiert hat. Ja, und komischerweise hat Elster den Namen dieser Ärztin, die Versuche geleitet hat, gewählt. Aha. Naja, jedenfalls hat die Apothekerin durch den Anrufbeantworter sofort erfahren, was los ist. Sehen Sie, mit so etwas Ähnlichem hatten wir gerechnet. Und darum hatten wir den Anrufbeantworter in Betrieb gelassen. Ah, schon gut. Erledigt. Hat er denn sein Morphium bekommen? Nein, er hat gemerkt, dass die Apothekerin telefoniert und ist ausgebüxt. Na nun? Ja, jetzt stehen wir wieder da, wo wir vergangene Nacht standen, als diese vierte Blattwanze aus Hamburg sein Verschwinden entdeckte. Ja, die wollte mich zu einer Suchaktion mitten in der Nacht aufschicken. Ja, klar, wenn wir Elster Leben gekriegt hätten, dann wäre das eine saftige Story für ihre Hamburger Sündenfibel gewesen. Die nette Dame sitzt zufällig neben mir. Ich werde ihr berichten, was Sie gesagt haben. Also überlegen Sie sich Ihre Worte und sprechen Sie leiser. Da haben Sie allerdings recht. Und wie stehen die Chancen einer Suchaktion tagsüber? Wo sollen wir anfangen? Also fangen wir gar nicht an. Sie tun Ihre Pflicht, klar, ja. Wir bleiben in Verbindung, Schlowetter. Tschüss erstmal. Ja, tschüss. Ja, Frau Molzen, Oberkommissar Schlowetter hat mir eben erklärt, dass... Ich habe jedes Wort verstanden. Petschuleit? Karle, hören Sie, Petschuleit. Eben hat Annette Molzen mich verlassen. Fangen Sie sie ab, hängen Sie sich an sie wie eine Filzlaus. Ich will über jeden Schritt informiert werden. Herr Petschuleit. Ist sie das? Ja, das ist sie. Ende. Annettchen, na, was willst du denn heute noch? Elster lebt noch. Er hat versucht, sich Morphium zu besorgen. In einer Apotheke in Husum hat er es nicht geschafft. Wenn man nun im Umkreis von 100 Kilometern alle Apotheken benachrichtigt, wir können das nicht, aber die Polizei könnte es. Fernschreiben an alle Polizeidienststellen, die sollen alle Apotheken ihres Bezirks anrufen. Klemm dich hinter deinen Freund Schlowetter, drohe mit der gesamten Presse und versprich ihm, dass wir im Erfolgsfall ein Foto von ihm bringen, in einer Auflage von 1,6 Millionen. Und darf ich jetzt mal dein Telefon benutzen? Und wen willst du anrufen, du rasende Reporterin? Das weiß ich noch nicht genau. Elster, hoffe ich. Ah, Gott. Meine Handtasche sieht aus wie früher meine Schultasche. In der Oberprima hat mir mein Klassenlehrer mal geraten, die Hefte aus der Sechster endlich auszusortieren. Wo ist er denn? Er muss doch da sein. Was suchst du denn? Den Bierdeckel. Erinnerst du dich nicht? Professor Elster hat seine Assistenzärztin, dieser Judith Brandes, die Dosierung auf die Rückseite eines Bierdeckels geschrieben. Und der geschäftstüchtige Assistenzarzt Dr. Eckhard Brandes, verehelicht mit Judith Brandes, wollte mir diesen Bierdeckel nebst der dazugehörigen Geschichte für D-Mark 2000 verkaufen. Jedenfalls habe ich den Deckel schon mal eingesteckt. Außer der falschen Dosierung stand aber noch etwas anderes auf dem Bierdeckel. Ja klar, eine Nummer. Die Versuchsnummer des Medikamentes. Hier ist er. So. Jetzt lass mich mal versuchen. Sag mal, wolltest du nicht Professor Elster anrufen? Der hat eine andere Nummer. Wetten, dass das die Probenummer von diesem Medikament ist? Ja, kann sein, aber warum ist dann ein Herz drum gemalt? Weil das Medikament ein Herzmittel ist, natürlich. Oder weil es die Telefonnummer einer heimlichen Zweitwohnung fürs Herz ist. Vielleicht hat Elster versucht, bei Judith Brandes zu landen. Im Kopf muss sie immer rumgegangen sein, denn auf dem gefälschten Rezept, mit dem er sich die tödliche Dosis Morphium ergattern wollte, hat er sie als seine Ehefrau ausgegeben. Wenn er eine heimliche Zweitwohnung hat, dann wäre das doch der ideale Unterschlupf für einen Selbstmörder. Baedeker? Baedeker? Oh, verzeihen, da muss ich eine falsche Nummer gewählt haben. Baedeker? Ist das nicht der widerliche Kerl mit der roten Weste, von dem Dr. Brandes uns erzählt hat, dieser Arzneimittelvertreter, der Judith Brandes unter dem Tisch mit der Hand zwischen die Schenkel fuhr? Er ist der Vertreter der Firma, die dieses Medikament hergestellt hat. Er hat die Rückseite des Bierdeckels vollgeschrieben, nicht Elster. Denn es ist seine Telefonnummer. Weißt du, was das bedeutet? Auch die falsche Dosierung, 6x1 Dragé täglich, stammt von ihm. Sie stammt nicht von Elster, wie Dr. Brandes annahm oder uns weismachen wollte. Moment. Nun versteht Petschuleit gar nichts mehr. Warum hat Elster sich dann das Leben nehmen wollen? Warum hat er alle Schuld auf sich genommen? Eben das müssen wir herauskriegen. Ja. Baedeker muss im Telefonbuch stehen. Lass uns mal seine Adresse nachschlagen. Ja. Dann rücke ich ihm auf die Bude. Du erledigst inzwischen das mit den Apotheken. Mhm. Und noch etwas. Ruf Dr. Brandes an. Inzwischen wird seine Frau sich ja vom Schock erholt haben und reden können. Merkwürdig. So ein Gesicht würde ich doch nie vergessen. Aber Ihre Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein, Herr Baedeker, ich bin nicht vom Rundfunk. Deine Schallplatte habe ich auch noch nicht besungen. Ah, jetzt weiß ich es. Es ist die Art, wie Sie Baedeker sagen, mit Ä. Sie hat mich vor einer halben Stunde angerufen. Sie haben gesagt, Baedeker? Oh, Verzeihung, da muss ich eine falsche Nummer gewählt haben. Könnte es nicht sein, dass Ihr Gedächtnis Sie da täuscht? Nie. Dann wird es Sie hoffentlich auch nicht bei diesem Bierdeckel hier täuschen. Erinnern Sie sich? Ah ja? Wo haben Sie den her? 12. Dezember, Parkhotel Kümmel. Ein interessanter Abend. Ist das Ihre Schrift? 6x1 Dragé täglich? Richtig. Und meine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Ah, das Herz. Interessieren Sie sich nicht auch dafür? 6x1 Dragé täglich. Das war auf die Dauer eine tödliche Dosierung. Ja, auf die Dauer. Steht hier etwas von Dauer? Mündlich habe ich das Elster genau erklärt. Schreckliche Geschichte. Wie es der Zufall will, rufe ich ihn heute Morgen an und höre alles. Sein Schuldgeständnis und so. 6x1 Dragé täglich. Darunter muss man doch eine Dauerdosierung verstehen. 3 Tage lang. Täglich. Danach sollte dann mit einer Erhaltungsdosis von 1 Dragé täglich fortgefahren werden. Das habe ich Elster genau erklärt. Sie nimmt doch die Schuld auf sich. Sind Sie sicher, dass Elster Ihre Behauptung bestätigen würde? Aber ganz sicher. Leider ist das ja eine hypothetische Frage. Wissen Sie, ob man seine Leiche schon gefunden hat? Er lebt noch. Man hat ihn heute schon in Husum gesehen. Ach, da hat er uns alle an der Nase herumgeführt. Wenn Sie in dieser neuen Lage Ihr unfehlbares Gedächtnis noch einmal überprüfen, haben Sie nun Professor Elster mündlich so ausführlich beraten oder Frau Dr. Brandes? Sie müssen doch wissen, mit wem Sie da an einem Tisch gesessen haben. Ja. Was Sie unter dem Tisch gemacht haben, fragt Sie ja keiner, aber vielleicht ist das eine kleine Gedächtnisstütze. Ich weiß nicht, was er behaupten wird, aber notfalls steht dann eben Aussage gegen Aussage. Und mir kann man die Schuld sowieso nicht in die Schuhe schieben. Hier handelt es sich um einen ärztlichen Fehler. Kann ein medizinischer Laie wie ich einen ärztlichen Fehler begehen? Sie nennen sich Ärzteberater. So nennt man in unserer Branche die Vertreter. Ich sage nur mein Sprüchlein auf. Das kann ich auswendig. Aber ein Arzt darf sich doch von mir keinen Rat holen und sich womöglich dann auf mich berufen. Wer weiß doch, dass ich auch nicht 1 Semester Medizin studiert habe. Ich bin in der Obertertia vom Gymnasium geflogen. Wegen zu großer Frechheit. Und dies für meinen Beruf das Wichtigste. Ich glaube übrigens, dass wir gar nicht so schlecht zusammenpassen. Sie haben Elster also nur mit Sprüchen beraten. Diese Sprüche haben Sie doch sicher irgendwo schriftlich. Nein, auf mein Gedächtnis kann ich mich verlassen. Wie kommt Judith Brandes an diesen Bierdeckel? Kennen Sie sie? Dann werden Sie es verstehen. Bei der muss ein Mann zum Angriff übergehen. Die ist doch messerscharf. Auch beim Zuhören? Sollten Ihre messerscharfen Erklärungen, dass man nur 3 Tage lang diese Dosierung geben dürfe, bei ihr nicht angekommen sein? An jenem Abend im Parkhotel Kümmel hatte sie eben etwas anderes im Kopf. Ach, leider habe ich das zu spät bemerkt. Und wissen Sie, was sie im Kopf hatte? Ich möchte wissen, was sie jetzt im Kopf hat. Vielleicht, dass sie gemeinsam mit Elster beschwören will, dass sie nie von der notwendigen Dosisreduzierung gesprochen haben. Elster und die Brandes, das wäre ein schönes Zeugenpaar, Zeugenpärchen. Als der Abend im Parkhotel Kümmel zu Ende war, bin ich der Brandes gefolgt. Ich wusste ja, dass er mal Nachtdienst in der Klinik hatte. Und da ich gemerkt hatte, dass sie messerscharf war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie die Nacht allein im Haus verbringen würde, wenn sie ein besseres Angebot bekäme. Da hatte ich mich auch nicht geirrt. Aber sie fuhr zum Haus von Elster. Und was meinen Sie wohl, haben die beiden in dieser Nacht gemacht? Nichts, was ich schlimm fände. Das finde ich großartig. Wollen wir nicht zusammen zum Mittag essen? Im Parkhotel Kümmel? Und würden Sie mir auch etwas auf die Rückseite Ihres Bierdeckels kritzeln? Ja, klar. 6-mal täglich. Aber im Bettchen, Annettchen. Von wem wissen Sie, dass man mich Annettchen nennt? Ich glaube, Unsinn. Ich nenne jede Annette Annettchen. Und ich hatte schon einige. Sind Sie wahnsinnig, ohne zu gucken, über die Straße zu laufen? Verzeihung, ich habe nur auf das Auto von der Gegenseite geachtet. Blöde Kuh! Ist ja noch mal gut gegangen. Ach, du bist es. Ich dachte, da schließt gerade ein Autodieb meine Zündung kurz. Darum bin ich so gerannt. Pitschleit ist noch ganz starr vor Schreck. Viel hat ja nicht gefehlt. Pitschleit, ein Autodieb. Warum schließt du die Tür eigentlich nicht ab? Hm? Das Schloss jetzt immer zufriert. Hast du etwas geschafft bei dem Kerl mit der roten Weste? Ich habe mich mit ihm im Parkhotel Kümmel bis zum Mittagessen verabredet. In einer Stunde. Natürlich werde ich nicht hingehen. Wir schicken Stemmler. Er soll ein paar Fotos vom Frauenheld Bedecker machen, wie er im Parkhotel Kümmel auf eine Herzdame wartet. So ein Foto brauchen wir. Stemmler ist nicht da. Er ist vom Alten heute an den Nordsee geschickt worden. Er soll ein paar Fotos von der Halle Quartig machen. Da gibt's nur 7 Häuser, aber weil die Nordsee zugefroren ist, laufen da jetzt mehr Menschen rum als bei uns in der Bismarckstraße in der Vorweihnachtswoche. Und um die Halle herum parken mehr Autos als bei uns im Fußballstadion, wenn der Tabellenführer kommt. Ja, vor 15 Jahren, da war die Nordsee auch schon mal zugefroren. Damals hat Petscholat noch die Reportage gemacht, mit prima Fotos. Ah, könntest du doch für Stemmler einspringen. Oh, du spinnst wohl. Auf Halligwartig gibt es nichts als Schafsmilch zu trinken. Ganz warm, ne? Mit ein bisschen Schafscheiße drin. Ne? Aber im Parkhotel Kümmel gibt es, was immer dein Herz begehrt. Da sollst du natürlich Stemmler vertreten. Hat Dr. Brandes dir eine lange Geschichte erzählt? Ja, dann hätte Petz vielleicht doch nicht schon wieder in deinem Auto gesessen. Nein, nein, Brandes hat sich ganz knapp auf die ärztliche Schweigepflicht berufen. Desgleichen Professor Lund. Lund ist doch als Chirurg wahrscheinlich der oberste der Chefärzte. Und jetzt, wo Elster weg ist, hat er alle Fäden in der Hand. Er wird eine Nachrichtensperre verhängt haben. Aber ich muss einfach mit Judith Brandes sprechen. Und wenn ich auf dem Fußboden am Schwesternzimmer vorbeikrieche... Oh, das ist nicht nötig. Frau Dr. Brandes ist schon wieder zu Hause. Hatte ja auch nur ein paar Hautabschürfungen und einen Schock. Aber Professor Lund hat sie bis auf Weiteres krankgeschrieben. Wie hast du das denn bei so viel ärztlicher Schweigepflicht herausbekommen? Petscholeit hat dem Chef vorgelogen, dass die Brandes gestorben ist. Der Chef mit seinem Ischias ist doch ein alter Patient und Freund von Lund. Er hat Lund sofort angerufen. Es ist jetzt kurz nach 1:30. Brandes kommt wahrscheinlich gegen 2:30 aus der Klinik nach Hause. Wir müssen uns beeilen. Soll ich dich absetzen? Dr. Brandes? Ja, bitte? Ich bin Annette Molzen, die Tochter von Marie Molzen, die meinen Vater mit ihren Probedragés vergiftet hat. Sie sind die Journalistin. Aber es tut mir leid. Professor Lund hat mich nach meinem Unfall gestern Nacht krankgeschrieben. Auch Interviews hat er mir verboten. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht in 3 oder 4 Tagen. Wenn wir Professor Elster noch retten wollen, kann es auf 3 oder 4 Minuten ankommen. Besteht denn noch Hoffnung? Dass er lebt? Er ist heute Morgen in Husum gesehen worden. Hat Professor Lund von dieser Nachricht auch verschont? Kommen Sie bitte heran. Ah, oh, mein Flötkessel. Ich wollte mich mit einem heißen Grog aufwärmen. Ich schalte den Herd eben aus. Am besten, ich erzähle Ihnen schon kurz, was ich vermute. Wenn etwas nicht stimmt, sagen Sie einfach Halt. Ich nehme es zur Kenntnis und wir können später darüber reden. Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie haben also schon eine Vermutung, wo Elster sich aufhält? Mhm, er könnte Abschied nehmen wollen. Von Orten, die ihm emotional viel bedeuten. Eine geheime Zweitwohnung, in der er mit seiner Geliebten schöne Stunden verbracht hat. Ein bestimmtes Hotel mit einem bestimmten Doppelzimmer. Ein einsamer Wald, in dem er händchenhaltend lange Spaziergänge gemacht hat. Mit Ihnen, Frau Dr. Brandes. Halt, ich bin mit ihm nie in einem Wald spazieren gegangen. Aber Sie waren seine Geliebte. Er hat auf seinem Rezept Morphium für seine Frau abholen wollen. Heute Morgen in Husum. Als Namen für seine Frau hat er sich Judith Brandes ausgedacht. Ein Wunschgedanke? Bedeker hat mir von einer Nacht erzählt, die sie in Elsters Haus verbracht haben. Und ich hatte das Gefühl, dass er hier einen echten Trumpf ausspielte. Seinen einzigen. Gestern Mittag wollte ich im Krankenhaus mit Ihnen sprechen. Elster wusste es und schickte Sie blitzschnell fort. Aber ich konnte Ihnen folgen. Sie fuhren zu Elsters Haus und Sie kamen herein. Also haben Sie einen Schlüssel. Und noch eins. Ihr Mann muss von dem Verhältnis wissen. Sonst hätte er uns gestern Abend Elster nicht so hasserfüllt verkaufen wollen. Eckhart, wollte Elster verkaufen? Für 2000 Mark wollte er uns seinen Kopf liefern. Aber es ging ihm viel mehr um Elsters Kopf als um das Geld. Mit seiner Geldforderung wollte er nur seine Motive verschleiern. Was hat er Ihnen erzählt? Dass Elster Sie zwingen wollte, alle Schuld auf sich zu nehmen. Das soll in der Mittagsstunde geschehen sein, als Sie bei ihm zu Hause waren. Jetzt weiß ich, woher Baedeker plötzlich seine Weisheit hatte. Von Eckhart. Eckhart wollte Niklas vernichten. Niklas ist Elsters Vorname. Was war es, Baedeker? Was ist das für eine Weisheit? Wie man das Medikament eigentlich hätte dosieren müssen. Gestern in der Mittagsstunde hat Professor Elster mit mir alles durchgesprochen. Er hatte die Krankenblätter der 6 verstorbenen Patienten mitgebracht. Er hat Baedekers Firma angerufen. Aber die haben die Schotten dicht gemacht, wie er es nannte. Die entscheidenden Leute angeblich alle in Urlaub und andere faule Ausreden. Daraus hat Niklas geschlossen, dass sie sich über die richtige Dosierung nicht sicher waren und Baedeker entweder unklar oder falsch angewiesen haben. Dann haben wir zusammen Bücher gewälzt und Niklas hat Experten angerufen. Und schließlich ist Niklas zu dem Schluss gekommen, dass man die Dosis von 6 Dragés höchstens 3 Tage lang hätte geben dürfen. Dann hätte man auf einmal ein Dragé täglich übergehen müssen. Ich habe Eckhart alles erzählt, als ich nach Hause kam. Und am Abend hat Baedeker dann dreist behauptet, er habe Elster von Beginn an eingeschärft, nur 3 Tage lang 6 Dragés täglich zu geben und dann die Dosis auf 1 Dragé zu reduzieren. Ja. Baedeker hat gewusst, dass man mich Annettchen nennt. Und wer könnte ihm das erzählt haben, wenn nicht ihr getreuer Eckhart? Bei dem Gespräch mit ihrem Mann gestern Abend hat mich mein Kollege Petschuleit vom Tagesboten immer mit Annettchen angeredet. Dann hatte Eckhart nach ihrem Gespräch gestern Abend mit Baedeker schon eine Lagebesprechung. Ja, der eine wird dem anderen gemeldet haben, dass Elster Selbstmord begangen und die Lage damit bereinigt hat. Aber was war das für eine Lagebesprechung, die Elster gestern Abend mit Baedeker und Ihnen hatte? Moment, ich war nicht dabei. Ja, dann waren Sie gar nicht bei Elster? Doch, aber erst später. Niklas war am Abend von einer Art Kommission aufgesucht worden. Danach rief er mich an. Ich merkte sofort, dass er einen schwerwiegenden Entschluss gefasst hatte. Und das hatte er auch. Er wollte auswandern und mich heiraten. Hat er Ihnen erzählt, was die Kommission von ihm wollte? Erzählt nicht. Er hat mir den wesentlichen Teil des Gesprächs vorgespielt. Er hatte es heimlich auf Tonband aufgenommen. Jetzt halten Sie das bloß nicht für einen kriminellen Charakterzug von ihm. Er hatte eine kindliche Freude an technischen Spielereien. Heimliche Aufnahmen mit einem perfekt versteckten Tonbandgerät. Automatischer Anrufbeantworter, Autotelefon. Nichts von allem brauchte er wirklich, außer zum Spielen. Eben ein Junggeselle. Und einen so alten Junggesellen wollten Sie nicht heiraten? Ja, jedenfalls kam es zu einem schrecklichen Streit. Und ich, dumme Kuh, habe sogar angefangen, vom Selbstmord zu reden. Weil er doch schon einmal... Er hat dann irgendetwas von Saint-Exupéry erzählt. Hat er sich das Leben genommen? Ja, man nimmt das an. Er ist mit dem Flugzeug aufs Meer hinausgeflogen und nie zurückgekommen. Das könnte eine Spur sein. Hat er ein Flugzeug? Hat er einen Flugschein? Nein, davon wüsste ich. Ich habe ja von allem gewusst. Wenn er in der Art von Saint-Exupéry sterben wollte, können Sie sich an seine genauen Worte erinnern? Nein, dazu war ich viel zu aufgeregt. Zum Schluss habe ich ihn mitten im Satz stehen gelassen und bin davongelaufen. aus dem Haus auf die Straße. Und er ist ihnen nachgefahren und hat versucht, sie mit seinem Auto zu töten. Das ist ein typischer Mordversuch aus Eifersucht. Was man verlieren könnte, will man lieber töten. Ja, das ist die Version von Eckhardt. Aber hat man Beweise? Ich will Ihnen erzählen, wie es wirklich war. Ich bin in das Parkhotel Kümmel gefahren, habe mich an den Tisch gesetzt, an dem alles anfing, und habe ein Bier bestellt. Ich wollte noch einmal zu ihm zurück, aber erst musste ich mich beruhigen. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Sie können mir diese Geschichte immer noch erzählen. Das Parkhotel Kümmel war für Sie beide dann wohl einer der Orte mit einer gewissen emotionalen Bedeutung. Welche gab es sonst noch? Nur noch sein Haus. Un tout wie Saint-Exupéry. Versuchen Sie, sich an seine Worte zu erinnern. Vielleicht hat er dieses Gespräch mit mir auch heimlich auf sein Tonband aufgenommen. Dann können wir es abhören. Ich habe einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Und ich weiß, wo das Tonbandgerät versteckt ist. Das findet die Polizei nicht so schnell. Dann aber schnell. Fahren wir zu seinem Haus. Von einer Telefonzelle aus habe ich ihn anrufen wollen. Da hatte ich schon Angst, dass er sich das Leben nehmen könnte. Er hat ja schon einmal einen Selbstmordversuch gemacht. Er war 2 Jahre lang mit einem bildhübschen Mädchen verlobt. Dann ist ein anderer gekommen und hat sie ihm weggenommen. Er ist mit dem Auto gegen einen Autobahnpfeiler gefahren, hat es aber überlebt. Und das ist der ganze dunkle Punkt in seiner Vergangenheit? Ein Selbstmordversuch wegen einer so natürlichen Sache wie Liebeskummer? Unter Ärzten zählt jeder Selbstmordversuch als dunkler Punkt. Und ich selber war gestern Abend auch so dumm. Halt, Sie fahren falsch! Ich mache nur einen kleinen Umweg. Vorbei am Parkhotel Kümmel. Vielleicht kann ich meinen Kollegen Petscholeit aufgabeln. Er ist Fußgänger. Dann kann ich Ihnen die Stelle zeigen, wo es passiert ist. Rund 200 Meter vom Parkhotel entfernt steht eine Telefonzelle. Von dort aus rief ich Niklas schließlich an. Und da hörte ich seine Abschiedsworte vom automatischen Anrufbeantworter. Sie können sich vielleicht denken, was danach in mir los war. Da links ist die Telefonzelle. Und da rechts kommt Petscholeit. Hallo. Hallo. Hallo, Annettchen. Hoppla, wer ist denn das? Eine Kollegin aus Hamburg, seid ihr da? Alle so hübsch. Komm, steig ein. Danke. Das ist Frau Dr. Judith Brandes. Sehr, sehr angenehm. Petscholeit vom Tagesboten. Guten Tag. Guten Tag. Wo fahren wir denn hin? Zu Elsters Haus. Da links die Telefonzelle. Die war es. Von rechts kam gerade ein Auto. Ich habe es abgewartet und bin dann losgelaufen. Dass auch von links ein Auto kam, habe ich in meiner Aufregung nicht gemerkt. Etwas Ähnliches ist mir heute Vormittag passiert. Ich habe den Wagen nur gehört, nicht mehr gesehen. An den Aufprall kann ich mich gar nicht erinnern. Es muss mich leicht am Kopf erwischt haben. Ein leichter Knockout. Elster war übrigens nicht der Täter. Nein, es war jemand ganz anders. Ein stockbesoffener, aber grundehrlicher Mann. Denn heute Morgen hat er sich ausgenüchtert der Polizei gestellt. Petscholeit hat seinen Freund Schlohwetter angerufen und hat nach dem Stand der Dinge gefragt. Und mehr Neues gibt's leider nicht. Ja, was willst du denn in Elsters Haus, Annettchen? Glaubst du, dass er sich dort versteckt hält? Das wäre raffiniert. Auf jeden Fall hat er da raffiniert ein Tonbandgerät versteckt. Und du kannst doch gut mit Tonbandgeräten umgehen, Petscholeit. Soll Petscholeit das Band ganz zurücklaufen lassen? Nein, ist doch mal. Lass uns mal reinhören. Ja. Dann los. Achtung. Raus. Raus oder ich bringe euch alle um! Stopp! Das war am Ende seines Gesprächs mit dieser Kommission. Hm. Wenn er sein Gespräch mit mir aufgenommen hat, muss es nachher kommen. Ja, jetzt interessiert mich aber auch das Gespräch mit der Kommission. Wen schreit er denn da an? 3 Männer. Der eine war Baedeker, das hatte ich ja schon gesagt. Der zweite war Professor Lund, der chirurgische Chef. Die Stimme des dritten Mannes habe ich nicht erkannt. Ja, Petscholeit muss auf viele Stimmen hören und kennt entsprechend viele. Spul weiter zurück. Wir müssen mehr von dieser Sache mit der Kommission wissen. Ja. Na, dann wollen wir hier mal einsteigen. Mhm. Ja. Was auch hier. Hier ist es ja. Aufgepasst. Und ich gebe zu, ich hätte daran denken können. Können, aber nicht müssen. Warum gibt es keine Genehmigungspflicht für Versuche mit neuen Medikamenten an Menschen? Hm? Warum gibt es keine Vorschrift, dass nur Ärzte mit spezieller Ausbildung solche Versuche durchführen dürfen? Und wenn es schon jeder darf, warum bringt man denn nicht jedem bei, welche Vorsichtsmaßnahmen er zu beachten hat? Auf welcher Universität wird denn das gelehrt? Auf keiner. Aber das Mindeste wäre doch wohl eine Broschüre, in der man die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nachlesen kann. Herr Kollege Elster, ich weiß jetzt nicht, welche Vorsichtsmaßnahmen Sie meinen, aber die sind doch für einen Arzt auf jeden Fall selbstverständlich. Alle Vorsichtsmaßnahmen sind für einen Arzt Selbstverständlich. Da gebe ich Ihnen die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Und was machen Sie? Ich verteidige mich, indem ich anklage. Und das werde ich auch in dem Prozess tun. Ich will der Öffentlichkeit klar machen, dass Zustände, die keine Anklage, zur Gewohnheit werden. Wollen Sie etwa die Behauptung aufstellen, dass die Zustände, wie sie auf der von Ihnen geleiteten Abteilung offenbar geherrscht haben, auch in anderen Abteilungen, womöglich in allen deutschen Krankenhäusern üblich sind? Nein, nicht, wo Herzmittel nur von Herzspezialisten geprüft werden, wo jedes Spezialmittel von jeweiligen Spezialisten geprüft wird. Aber Teams von Spezialisten gibt es doch nur an großen, teuren Kliniken. Und diese Spezialisten sind für die Erprobung neuer Medikamente auf Jahre hinaus ausgebucht. Fragen Sie doch Herrn Dedeker, warum er zu mir gekommen ist. Weil man ihm an den Universitätskliniken die Tür gewiesen hat. Und es gibt ja auch viel zu viele Medikamente. Meine Firma, Herr Professor, hielt Sie für einen qualifizierten Mann. Sie hätten mir sagen müssen, dass Sie es nicht sind. Moment, Moment, Herr Dedeker. Wenn ein Chefarzt kein qualifizierter Mann ist, wer soll es denn dann sein? Bis zu diesem Zwischenfall musste man davon ausgehen, dass Herr Professor Elster ein qualifizierter Mann war. Qualifiziert? Ja, für ein Krankenhaus wie dieses, mit 80 Betten auf meiner Abteilung, in der alles liegt, was in der inneren Medizin vorkommt. Wenn ich ein Spezialist wäre, wäre ich für dieses Krankenhaus nicht qualifiziert. Hier muss man ein Allround-Mediziner sein, der die häufigsten Krankheiten erkennen und behandeln kann und die Spezialfälle in die großen Kliniken verlegt. Wenn man von einem Spezialisten sagt, er wisse ein Maximum über ein Minimum und in der Vollendung schließlich alles über nichts, dann muss man doch auch zugeben, dass wir Allround-Leute über ein Maximum an Stoff nur ein Minimum wissen und in der Vollendung über alles nichts wissen. Ich verstehe Sie überhaupt nicht mehr, Herr Kollege Elster. Kann es sein, dass Sie überarbeitet sind? Allerdings. Zur Hauptsache bin ich ja damit beschäftigt, mit subalternen Verwaltungsbeamten, um die Gelder für die nötigsten modernen Geräte zu verhandeln. Mündlich und schriftlich und wieder mündlich und schließlich vergeblich, weil am Ende ein Gremium, in dem kein einziger Arzt sitzt, die verfügbaren Gelder anderen zuschanzt. Beziehungen muss man haben. Ich habe wohl leider nur Beziehungen zu Herren wie Bedeker. Darum habe ich mich doch schließlich auf das Geschäft mit ihm eingelassen. Sie reden ja immer wirrer. Ein Arzt lässt sich auf ein Geschäft ein. Das neue EKG-Gerät, das wir so dringend brauchen, wollte mir Bedekers Firma stiften, was sie natürlich steuerlich absetzen. Zu Forschungszwecken, zum Wohl der Menschheit. Und das nennen Sie ein Geschäft, Herr Kollege Elster. Sie haben ja alle Maßstäbe verloren. Ganz offenbar können Sie niemand erklären, wie es zu dieser Katastrophe auf Ihrer Abteilung kommen konnte. Oder können Sie verstehen, wie 7 Menschen mit Ihrem Medikament vergiftet wurden, Herr Bedeker? Mir ist das auch unbegreiflich. Ich habe es Herrn Professor Elster mehrfach eindringlich gesagt. Nur die ersten 3 Tage, 6 Dragés, dann unbedingt reduzieren auf 1 Dragé täglich. Das wollen Sie mir gesagt haben, mir? Über die Dosierung haben wir beide noch mit keinem Wort gesprochen. Schwere Gedächtnisstörungen. Nein, der Kerl leidet nicht an Gedächtnisstörungen. Der lügt. Der weiß ganz genau, dass er über die Dosierung und alle anderen Einzelheiten des Versuchs nur mit Frau Dr. Brandes gesprochen hat. Sie verstehen uns nicht mehr, Herr Kollege Elster. Sie leiden unter Gedächtnisstörungen und mir scheint, dass auch Ihr Verantwortungsgefühl schwer gestört ist. Wie kann ein geistig gesunder Chefarzt seiner jüngsten und unerfahrensten Assistenzärztin die Schuld in die Schuhe schieben wollen? Aber das will ich ja gar nicht. Frau Dr. Brandes hat Fehler gemacht, aber die können jedem meiner Assistenzärzte passieren. Bei den Zuständen, unter denen Sie ja arbeiten müssen, 2 bis 3 Mal in der Woche Nachtdienst und am nächsten Morgen weiterarbeiten. An Wochenenden sind Sie 54 Stunden ununterbrochen im Dienst. Und Sie sollen alles können und wissen und nie etwas vergessen? Kann ein Mensch mit Verstand das von Ihnen verlangen? Mit Ihrem Verstand vielleicht nicht, Herr Elster. Ich sehe jetzt klar, Sie haben einfach den Verstand verloren. Das ist ja auch die einzig mögliche Erklärung. Und keine Schande. So etwas kommt in den besten Familien vor. Das kommt unter hohen Offizieren vor, unter Geistlichen und Staatsoberhäuptern. Kann über Nacht ausbrechen. Und wenn man nicht Psychiater ist, merkt man es oft zu spät. Nun, das letzte Wort wird selbstverständlich der psychiatrische Gutachter haben. Jetzt verstehe ich endlich, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen mich für geisteskrank erklären lassen, damit sich auch in Zukunft niemand um die klinische Erprobung gefährlicher Medikamente Sorgen zu machen braucht. Denn da kann ja nur ein Geisteskranker etwas verkehrt machen. Das nenne ich eine Story. Das werde ich der jungen Journalistin erzählen, dieser Annette Meutzen. Aus berufenem Munde, Herr Professor Elster, kann ich Ihnen versichern... Der Chef. Herr Mokale. Chefredakteur des Tagesboten, Patient, Freund und Bundesbruder von Professor Lund. Ja. Lass das Ding weiterlaufen. Ich beginne zu ahnen, welche Rolle Hanno Karle hier spielt. Guter Journalist war alles weiß, aber längst nicht alles schreibt. Ein guter Journalist hat ein sehr feines Gespür dafür, wo unsere Chronistenpflicht aufhört und der Schutz der privaten Sphäre beginnt. Wenn es sich hier um symptomatische Verfallserscheinungen unserer Gesellschaft handeln würde, hätten wir die Pflicht, die Öffentlichkeit umfassend zu informieren, und zwar auch über peinliche Details, als da zum Beispiel wäre die Verführung einer jungen Ärztin durch einen graumelierten Chefarzt, der darüber seine ärztlichen Pflichten vernachlässigt und sie die ihren. Nun, auch ich meine aber, dass wir das Urteil des psychiatrischen Sachverständigen abwarten sollten. Und dann, ja, dann Krankengeschichten schreiben wir Journalisten nicht. Auch Fräulein Molzen nicht, dazu kenne ich sie zu gut. Noch besser verstehe ich mich mit ihrem Chef, der mir übrigens noch einen Gefallen schuldig ist. Wenn Sie sich also einer Untersuchung auf Ihren Geisteszustand stellen, Obermedizinalrat Dr. Witter ist Rotarier wie ich und ich sehe ihn morgen Abend. Menschenskind, Elster, Sie brauchen doch bloß mitzuspielen. Raus! Raus oder ich bringe euch alle um! Naja, bitte. Diese letzten Worte haben wir ja schon gehört. Mein Gott, wir müssen ihn retten. Ja. Und er soll sich tatsächlich einer Untersuchung stellen, aber nicht durch diesen obskuren Rotarier, der auf Wunsch wahrscheinlich jeden für geisteskrank erklärt. Er muss beweisen, dass er kein Fall von Wahnsinn ist. Wir müssen ihn finden. Auf jeden Fall. Oh, hoffentlich ist sein Gespräch mit Judith Brandes auch auf dem Band. Versuch mal, Pitcherleit. Ja, okay. Wollen wir mal kurz reinhören, ne? Liebe, was heißt nicht alles Liebe? Natürlich liebe ich dich. Aber so wie wir uns lieben, kannst du dir doch keine Ehe vorstellen. Das ist tatsächlich alles aufgenommen. Nein, jetzt lass mich endlich mal ausreden. Ich bin keine gute Ehefrau. Und du bist doch selber kein Ehetyp, labil und eigenbrötlerisch, wie du bist. Sonst hättest du doch längst geheiratet. Für ein liebes Abenteuer passen wir wunderbar zusammen. Aber um es dir zu Hause bequem zu machen, dich zu hegen, zu pflegen, wenn du in die Jahre kommst, nein, dazu taug ich nicht. In 2-3 Jahren würde ich dich mit einem jüngeren Mann betrügen. Ja, ja, ich bin 20 Jahre älter als du. Jetzt weiß ich, warum du diesem Thema bisher aus dem Weg gegangen bist. Es war dir so peinlich. Ach. Als Ärztin weißt du natürlich, dass ein Mann mit 30 seinen ersten Leistungsknick hat und mit 40 seinen zweiten. Und mit 50, da müssen wir Männer, die angeblich immer nur das eine wollen, dann umlernen. Ihr lernt ja nicht um. Auch wenn ihr altert, wollt ihr immer nur das eine. Und ihr macht euch auch nur lächerlich damit. Nach 2-3 Jahren, schätze ich, bleiben wir dann aber noch. Und ich dir verspreche, mich lautlos in Luft aufzulösen, sobald meine Zeit abgelaufen ist. Wenn ich wie Saint-Exupéry aufs Meer hinausfliege. Wenn du mich 2-3 Jahre lang als deinen Besitz betrachten darfst, dann löst du dich doch nicht lautlos in Luft auf. Dann bringst du es fertig und fährst wieder mit lautem Knall gegen einen Autobahnpfeiler. Ja, Niklas, wenn ich deine Ehefrau wäre, hätte ich Angst um dich. Du brauchst nur Angst vor dem Skandal zu haben. Aber wenn ich es wie Saint-Exupéry mache, ach Judith, lass uns das alles doch vergessen. Lass uns heiraten, auf Teufel komm heraus. Du bist ja wirklich verrückt. Lund hatte recht. Ja, geisteskrank, blöd. Stopp, Petulheit. Was jetzt noch kommt, ist ohne Bedeutung. Aber wenn ich es noch einmal hören muss, werde ich verrückt. Ja, viel klüger bin ich noch nicht geworden. Was machen wir jetzt? Bringen Sie mich nach Hause. Judith, wo warst du? Elster lebt. Oh, du bringst die Herrschaften von der Presse mit. Er lebt? Die Polizei hat alle Apotheken informiert. Vor jetzt ungefähr 2 Stunden hat er sich in Brettstedt eine Packung Morphium besorgt. Hat man ihn festhalten können? Nein. Diese Apotheke hat die Polizei erst vor 1 Stunde erreicht. Also erst nach seinem Auftauchen. Sie sind gut informiert, Herr Doktor. Lund hat es mir erzählt. Macht sich große Sorgen. Hängt den ganzen Tag am Telefon. Das wird er wieder sein. Lund ruft aus dem Posten Brandes. Brandes, bitte melden. Nee, das ist bestimmt wieder dieser Kobold, der den Hörer gleich wieder auflegt, wenn man sich meldet. Schon 3 Mal in der letzten Stunde. Geh nicht dran, Judith. Nehmen Sie ab, Judith. Judith Brandes? Hallo, Judith, endlich. Niklas, wo bist du? Fast schon im Nirgendwo. Jedenfalls könnt ihr mich auch mit einer Fangschaltung nicht kriegen, falls das überhaupt jemand will. Dein Autotelefon, du stehst irgendwo auf einem Parkplatz. Ich höre Autos anfahren. Du solltest auf meine Worte hören. Du hast recht gehabt. Schon in meinem Alter mit 46 macht man sich als Mann mit dem, was man immer gewollt hat, nur noch lächerlich. Man ist nur noch für seinen Beruf gut. Und den Beruf nimmt man mir weg. Und noch einmal neu anfangen, das kann ich nicht. Ich bin in der Schule der Ärzte ein zu folgsamer und erfolgreicher Schüler gewesen und mittlerweile auch ein zu alter. Aber um auch noch im Umlernen noch gut zu sein. Mehr als eine erbärmliche Existenz würde ich mir hier nicht aufbauen können. Dieser Selbstmord mit Schuldgeständnis ist meine einzige Chance, als Arzt zu sterben. Und als Anti-Arzt will ich nicht sterben. Und ich hoffe, dass ich dich auf diese Weise von einer Hexenverfolgung retten kann. Schafkind ist eine Delikatesse, Karl. Judith, hörst du mich? Niklas, ich muss mit dir reden. Lass mich mit dir reden. Das hast du jetzt getan. Ich wollte deine Stimme nur noch einmal hören. Nur deine Stimme. Worte werden jetzt nicht mehr deine Worte. Leb wohl. Er hat aufgelegt. Annettchen, hast du das auch gehört? Die Stimme im Hintergrund. Der Mann, der an seinem Wagenfenster vorbeigegangen sein muss. Von Schafsmilch hat er geredet. Ein Parkplatz mit vielen Autos und Schafsmilch. Das kann nur Hallig-Wartig sein. Ich habe dir doch heute Morgen von der zugefrorenen Nordsee erzählt. Ja, dann nichts wie hin. Judith, Sie müssen mitkommen. Darf ich auch mitkommen? Lassen Sie ihn mitkommen. Dann ziehen Sie sich an, Herr Doktor. Wir gehen schon mal zum Auto. Kann sein, dass wir erst tanken müssen. Weißt du, was Petschonite glaubt, Annettchen? Dass Judith Brandis jemand zum Umbringen bei sich haben will, wenn wir Elster nicht mehr retten können. Wie lange wollen wir denn noch hier rumstehen? Ich glaube, ich habe was gesehen. Gespenster? Ja. Es dämmert schon. Ich bin mir nicht sicher, aber hat jemand ein Fernglas? Da hinten, der Dicke, der hat doch eins um den Hals baumeln. Hallo, Sie, können Sie uns hallo? Mal hier fern? Der ist schwerhörig, ne? Ich lauf zu ihm, ich hol's. Ja. Dass da draußen Elster ist? Dann lauf ich zu ihm. Ja, es dämmert doch schon. Bevor Sie draußen sind, ist es stockdunkel und Sie verirren. Dann leih ich mir ein Auto und fahr raus. Allein? Für so ein Todeskommando, da müssen Sie schon eins kaufen. Ich würde Judith mein Auto leihen. Wenn ein Jaguar da draußen nicht einbricht, bricht mein Mini erst recht nicht ein. Gut. Wenn man ihn nicht genau daneben stellt, in 50 Meter Entfernung müsste das Eis halten. Annettchen, Annettchen, lass das. Was verstehst du von Eis? Ich hab das Fernglas. Ja. Ich hab's. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Und? Ich glaube nicht. Nee, meint. Na? Tatsächlich. Elsters Auto. Ich fahr zu ihm. Geben Sie mir die Autoschlüssel. Nein, Judith. Aber du hast es mir doch eben versprochen. Wir wissen doch gar nicht, ob er noch lebt, Judith. Er hat ein Autotelefon. Hast du die Nummer irgendwo? Die habe ich im Kopf. Warum haben wir nicht längst daran gedacht? Schnell. Eins von den 7 Häusern hier auf der Hallig wird ja wohl ein Telefon haben. Komm mit. Habe ich richtig verstanden? Meine Frau will da rausfahren? Hallo? Ich bin es, Judith. 6 andere sind schon vor dir auf die Idee gekommen, mein Autotelefon anzuwählen, aber sie haben alle wortlos aufgelegt. Die wollten wohl nur wissen, ob ich immer noch lebe. Ich bin auf Hallig-Wartig. Ein paar Kilometer von dir entfernt. Durchs Fernglas sehe ich dich. Ich fahre jetzt zu dir. Halte, ich bin nur so weit rausgefahren, weil mich auf Hallig-Wartig ein Patient von mir angesprochen hat. Und ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass mir jetzt noch einer dazwischen kommt. Hier draußen kracht unter dem Auto schon das Eis. Wenn du dazukommst, brechen wir beide ein. Ich komme. In einem grünen Mini mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Kehr um, wenn du meinen Tod nicht willst. Niklas, ich bin mit allem einverstanden. Ich gehe mit dir ins Ausland. Ich heirate dich. Jetzt würdest du mir alles versprechen. Nein, Niklas. Lass das. Ich fürchte mich nicht vor dem Sterben. Die Spritze mit Morphium ist schon aufgezogen. Ich starte den Wagen, stelle den Tempomat auf 50 Stundenkilometer und wenn er dann von allein in Richtung Wasser fährt, betäube ich mich mit dem Morphium. Ich wollte auf die Dunkelheit warten, aber ich kann auch jetzt schon fahren. Leb wohl. Ich komme. Ich sehe ihn noch. Dann nimm das Fernglas, überzeugt dich. Er ist nicht gefahren. Er wartet, ob du wirklich kommst. Das ist ein gutes Zeichen. Gib zu, dass das ein gutes Zeichen ist. Und gib mir jetzt die Autoschlüssel. Es könnte ein gutes Zeichen sein, aber er könnte dich auch mit in den Tod nehmen wollen. Gerade weil er dich liebt. Das muss ich riskieren. Ich habe gesagt, dass ich jetzt komme. Wenn ich jetzt kneife, versetze ich ihm den Todesstoß. Ich fahre mit dir. Was? Wenn wir 100 Meter hinter ihm sind, halten wir beide an und steigen aus. Und wenn er mich erkannt hat, steigen wir wieder ein und fahren zu ihm. Mich auch mit in den Tod zu reißen, das wird er nicht wollen. Das kann ich nicht von dir verlangen. Steig schon ein. Moment noch. Petschulite hat mir von dem Wahnsinnsunternehmen erzählt und ich habe erst mal nachgesehen, ob noch genug Benzin im Tank ist, um raus, aber vor allem auch wieder zurückzukommen. Und sicherheitshalber habe ich einen Reservekanister organisiert. Augenblick noch, ich fülle ihn ein. Er muss uns sehen. Die Scheinwerfer sind aufgeblendet. Beobachte ihn mit dem Fernglas. Na, fährt er? Nein, er steht. Er wartet. Das ist ein gutes Zeichen. Na, jetzt muss nur noch das Eis halten, dann haben wir gewonnen. Was ist denn? Warum bist du langsamer? Der Motor setzt aus. Verdammt doch mal. Wir müssen weiterfahren. Sonst denkt er, dass ich nur bluffen wollte. Ich weiß nicht, was los ist. Der Motor zündet nicht mehr. Jetzt hat er die Scheinwerfer eingeschaltet. Und jetzt fährt er. Er fährt. Wir haben es gefunden, Fräulein Molzen. Sie sind mit Diesel gefahren. Da mussten Sie natürlich nach ein paar hundert Metern stehen bleiben. Aber mit Diesel? Ach, dann muss ich einen falschen Reservekanister erwischt haben. Na, ich habe jetzt keine Zeit. Ich rufe Sie in einer Stunde wieder an. Hast du das mitbekommen? Eckhardt. Und das war Absicht. Er hat sich ausgerechnet, was Niklas sich denken musste, wenn mein Auto plötzlich stehen bleibt. Das ist doch Mord. Dafür müsste man Eckhardt doch vor Gericht stellen können. Wenn man ihm überhaupt nachweisen kann, dass es keine Verwechslung war, dann kann er immer noch behaupten, dass er nur unser Leben retten wollte. Und noch ist nicht erwiesen, dass Niklas Elster tot ist. Er könnte uns ja genarrt haben. Er könnte die Scheinwerfer ausgeschaltet haben und in einem weiten Bogen umgekehrt sein. Wollte er nicht ins Ausland? Werden wir je wissen, ob er nicht im Ausland unter einem fremden Namen lebt? Nicht bevor man seine Leiche findet. Und die Strömung der Nordsee ist stark. Sie wird das Auto langsam in den Schlamm wühlen. Ich glaube nicht, dass wir jemals Gewissheit haben werden. Brauchst du Gewissheit? Nein, genauso wenig wie du. Aber denk mal an die, die sich seinen Tod gewünscht haben. Wenn die alle in Ungewissheit weiterleben müssen, wenn die seine Rückkehr fürchten? Das können wir uns doch nur vormachen. Vielleicht können wir etwas mehr. Wenn wir beide nun behaupten, dass wir fühlen, ja, dass wir einfach wissen, dass er noch lebt. Und eines Tages wird er heimlich zurückkommen, um mich mitzunehmen. Und ich werde mit ihm kommen. Eines Tages werde ich spurlos verschwinden. Eine kurze Nachricht, bin mit Niklas gegangen. Und dann wird man nach zwei Gespenstern suchen. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.